Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. In Begleitung des Historikers Andriy Usatsch geht es in einer ratternden Tram aus sowjetischer Produktion von der schönen Altstadt Lwiws mit ihren schmucken Renaissance- und Barockhäusern auf der Schewtschenka-Straße zum nordwestlichen Stadtrand. Hier stehen die Plattenbauten der kommunistischen Ära. Die Straße ist voller Schlaglöcher. Die Gegend wirkt ärmlich. Kein Wegweiser ist zu finden, der auf das ehemalige Konzentrationslager Janowska-Straße hinweisen würde, wo die Deutschen während der Besetzung der Stadt 80.000 Juden ermordet haben. Diese lange Nacht über den Holocaust in der Ukraine führt uns in die westukrainische Millionenstadt Lwiw, die nahegelegene Kleinstadt Schowkwa, und weiter nach Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Orte, wo die Deutschen nach ihrem Überfall auf die Sowjetunion die Endlösung der Judenfrage auf grausamste Weise umgesetzt haben. In Lwiw, dem ehemaligen Lemberg, gab es das KZ Janowska, das bis heute wenig bekannt ist. 80.000 Juden kamen dort um. In Kiew wurden in der Schlucht Babin Yar an zwei Tagen Ende September 1941 über 33.000 Juden erschossen. In Schowkwa haben die Nazis zwischen 1941 und 1943 das jüdische Städtel ausgelöscht, über 4.000 Juden ermordet, ein Drittel der Bevölkerung. Bis heute ist über diese Ereignisse in der Ukraine, aber auch in Deutschland wenig bekannt. Das Holocaust-Gedenken konzentriert sich auf Auschwitz. Andere Orte des Holocaust sind fast vergessen. Die Reise ins Herz der Finsternis beginnt in Lwiw, dem ehemaligen Lemberg. Bei meinem ersten Besuch in der Stadt habe ich mich auf der Suche nach dem Standort des ehemaligen Konzentrationslagers heillos verlaufen. Die touristischen Stadtpläne verzeichnen das Lager nicht. Auf Google Maps ist es nicht eingetragen. Lwiw, die westlichste Großstadt der Ukraine, wirkt europäisch und weltoffen, aber auf seiner Geschichte liegen die Schatten historischen Unwissens und der Verdrängung. Eine Erinnerungskultur, wie wir sie aus Deutschland kennen und wie sie auch im benachbarten Polen gepflegt wird, gab es in der Ukraine lange Zeit nicht. Das ändert sich seit einigen Jahren. Der Historiker Andriy Usatsch, geboren 1988, gehört zu einer neuen Generation von Ukrainern, die sich systematisch mit der Erforschung und Dokumentation der nationalsozialistischen Verbrechen beschäftigen. An der Endstation steigen wir aus der Tram. Ein paar Schritte und wir stehen vor den mit Stacheldraht gesicherten Mauern des heruntergekommenen Lütschakiwska Staatsgefängnisses. Die Haftanstalt befindet sich auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers. Andriy Usatsch zeigt auf ein unscheinbares Haus außerhalb der Gefängnismauern. Ми знаходимося біля будинку, який під час існування табору був місцем проживання офіцерів СС. Jetzt stehen wir vor dem Haus, wo die SS-Offiziere wohnten, die das Lager befehligten. Gustav Wilhaus und Friedrich Warzog. Es wird berichtet, dass Wilhaus von diesem Haus aus Gefangene im Lager erschossen hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Jedenfalls hat Wilhaus hier mit Frau und Kind gewohnt. Richard Rokita wohnte auch in diesem Haus. Er war der Vizekommandant des Lagers, der die Gründung des Lagerorchesters verfügte. Wir wissen, dass keiner der Lagerkommandanten für die Verbrechen verurteilt wurde. Wilhaus ist am Kriegsende an der Front gestorben. Warzog hat sich angeblich nach Ägypten abgesetzt und lebte dort in Kairo. Richard Rokita lebte nach dem Krieg in Deutschland, wurde auch vor Gericht gestellt. Aber es gab nicht genügend Beweise für seine Verurteilung. Rokita, згаданий, знову ж таки, проживав після війни в Німеччині, був суд стосовно нього, який не виніс в результаті ніякого вироку. Нібито не було достатніх доказів, щоб засудити його. Він прожив собі спокійне життя і помер в себе вдома. Andriy Usatsch klingt bitter, als er das erzählt. Und bitter, ja entsetzlich, ist es für jeden Besucher Lwiws zu erfahren, dass die jüdische Bevölkerung der Stadt von den Nazis ausgelöscht wurde. Ein Drittel der Einwohner. Ungefähr 400.000 Menschen lebten im Sommer 1941 in Lemberg. Ungefähr 160.000 davon waren Juden. Nach dem Einmarsch in der Stadt Ende Juni 1941 initiierten die Besatzer ein Pogrom. Polnische und ukrainische Bewohner der Stadt schlugen und demütigten ihre jüdischen Mitbürger, brachten sie um oder sahen dabei zu. Die Juden der Stadt machte man für ihre angebliche Zusammenarbeit mit den Sowjets verantwortlich, die während der Besatzungszeit von 1939 bis 1941 ein unterdrückerisches Regime installiert hatten. Gegner der kommunistischen Politik wurden zu Tausenden inhaftiert und exekutiert. Als die Deutschen in die Stadt einrückten, erhofften sich viele Anhänger der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung eine Unterstützung für einen eigenen Staat. So beteiligten sich am Einmarsch in die Sowjetunion auch ukrainische Freiwilligenverbände, wie das berüchtigte Bataillon Nachtigall unter ihrem Anführer Stefan Bandera, und sie nahmen an den Pogromen teil. Jonathan Littell beschreibt die entfesselte Gewalttätigkeit in den Straßen Lembergs nach dem Einmarsch der Deutschen in seinem Roman »Die Wohlgesinnten« aus der Sicht seines Protagonisten Max Aue. Auf dem Boulevard kam der Verkehr nur im Schritttempo voran. Dann brachte ein Menschenauflauf ihn vollends zum Erliegen. Ich stieg aus dem Opel, um zu sehen, was los war. Die Leute schrien sich die Lunge aus dem Hals und klatschten. Inmitten der Menge stolzierten auf einer großen freien Fläche Männer in Kostümen. Ein Mann fuchtelte mit einer Mauserpistole herum. Alle waren mit Knüppeln oder Gewehren bewaffnet. Zu ihren Füßen knieten mehrere Männer und leckten den Boden ab. Ab und zu versetzte ihnen einer der Kostümierten einen Fußtritt oder einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Die meisten bluteten stark, die Menge gröhlte noch lauter. Ein Zuschauer zog mich am Ärmel und schrie mir wie rasend zu: »Jit, jit, kaputt!« Die ukrainische Kollaboration mit den Deutschen dauerte mindestens so lange, bis die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung verstanden, dass die Deutschen ihren Wunsch nach nationaler Unabhängigkeit nicht unterstützten. Tatsächlich wurden sie von den Nazis dann selbst verfolgt und bekämpft. Parallel dazu verfolgten die Deutschen ihr rassistisches Vernichtungsprogramm im Rücken der ostwärts vorstoßenden Wehrmacht. In Lemberg begann die Ermordung der Juden durch die Einsatzgruppe C gleich nach dem Einmarsch. In 4 Tagen wurden 4.000 bis 7.000 Juden in der Stadt oder in umliegenden Wäldern exekutiert. Im November 1941 richtete man ein Ghetto für die Juden ein. Gleichzeitig entstand in der Janowska-Straße ein Zwangsarbeiterlager der deutschen Ausrüstungswerke, das sukzessive zu einem Todeslager ausgebaut wurde. In den sogenannten Piaski, den Sandhügeln hinter dem KZ, wurden Häftlinge zu Zehntausenden erschossen und in Massengräbern verscharrt. Die meisten von ihnen jüdische Bewohner aus dem Lemberger Ghetto. Später Juden, die man aus den umliegenden Dörfern hierher verschleppte. Über das Leben im Lager berichtet Edmund Borisowitsch Baumwald, dem 1943 die Flucht aus dem Lager gelang. Morgens oder nachts um 2 Uhr weckte man die Menschen, trieb sie auf den Platz und stellte sie im Viereck auf. Dann kam der SS-Mann Heiner, ein Menschenfresser. Und wer ihm nicht gefiel, den rief er zu sich. Wenn er 10 zusammen hatte, erschoss er sie hinter dem Abort. Entkräftete Menschen fielen in den Matsch, standen wieder auf. Das dauerte bis 6 Uhr morgens. Um 6 Uhr wurden wir zur Arbeit getrieben. Am Tor standen der Arbeitschef und sein Helfer. Wer nicht fest genug auf den Beinen stehen konnte, hier gab es noch einen Todesstreifen, wurde zu diesem Streifen geschickt. Wer in den Streifen geriet, gehörte zu den Toten. Zum Zaun in der Nähe des Platzes des Todes brachte man alle, die man aus ihren Verstecken geholt hatte. Oft waren es Angehörige der Intelligenzia. Sie wurden auch in Reihen zu 10 aufgestellt, beschimpft und misshandelt. Ein SS-Mann stand da und schoss. Innerhalb einer halben Stunde wurde ein Leichenberg produziert. Baumwalds Augenzeugenbericht findet sich in dem voluminösen Buch »Leben und Tod in der Epoche des Holocaust in der Ukraine«, das der ukrainische Historiker Boris Zabarko 2007 veröffentlicht hat. Seit 2019 gibt es das Buch auch auf Deutsch, eine erschütternde Sammlung der Zeugnisse Überlebender und eine Auflistung hunderter ukrainischer Ortschaften, in denen die Einsatzgruppen mordeten. Da 1,5 Millionen Juden auf dem Gebiet der ukrainischen Sowjetrepublik lebten, gibt es fast keinen Ort, wo es nicht zu massenhaften Erschießungen kam. Als sich abzeichnete, dass die Deutschen den Krieg gegen die Sowjetunion verlieren würden, setzte man alles daran, die Spuren der Verbrechen zu verwischen. Die großen Vernichtungslager der Aktion Reinhard in Treblinka, Belzec und Sobibor wurden abgebaut und die in den Massengräbern liegenden Toten exhumiert und verbrannt. Auch im Lager Janowska begann man, die Gebeine der Opfer aus den Gruben hinter dem Lager und in den Wäldern auszugraben. Починаючи з червня 43-го року, щоб приховати, от те, що я вже говорив раніше, приховати сліди нацистських злочинів, ці тіла людей з Долини Смерті були викопані, і спеціальна бригада з Von Juni 1943 an wurden die Leichen exhumiert und verbrannt. Die Asche wurde verstreut, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Man nennt das Gelände Tal des Todes, aber es ist auch der Ort eines Massengrabes, weil die Asche der Toten hier überall verstreut wurde. Im Jahr 2018, als wir eine Ausstellung vorbereitet haben, haben wir hier nur ein bisschen gegraben und haben sofort Beweise für die Massenerschießungen gefunden. Überall lagen Patronen von deutschen und sowjetischen Waffen in der Erde. Sie mögen fragen, wieso sowjetische Patronen? Die Erklärung ist, es gab sowjetische Kriegsgefangene hier, die als Wachmänner fungierten. Man stellte sie vor die Wahl, entweder hier zu arbeiten oder erschossen zu werden. Diese Wachmänner hatten sowjetische Waffen. Anders als die deutschen SS-Soldaten, die hier gearbeitet haben, wurden die ehemaligen Wachmänner im Jahr 1966 in der Ukraine verurteilt. Viele zum Tod. Leon Velichka-Wells war einer derjenigen Häftlinge des Janowska-Lagers, die die Nazis den Sonderkommandos zugeteilt hatten. Sie mussten die schreckliche Arbeit der Totenbeseitigung verrichten. Wells, der später im Eichmann-Prozess als Zeuge aussagte, gelang am 19. November 1943 die Flucht aus dem Lager. Er war der einzige Überlebende von den 76 Mitgliedern seiner Großfamilie. Auszüge aus seinen Tagebuchaufzeichnungen im KZ wurden 1946 in Polen veröffentlicht, 1962 in den USA unter dem Titel Janowska Road, ein Jahr später unter dem deutschen Titel Ein Sohn Hiobs. Freitag, 25. Juni 1943. Heute begann eine Gruppe, weitere Massengräber freizulegen. Es sind drei Gruben, etwa 20 Meter von unserem Hufzaun entfernt. Sie bergen über 700 Tote. Wir errichteten eine neue Brandstelle. Dazu wurde ein Viereck von etwa 46 Quadratmetern planiert und darauf als Unterlage ein Rost aus schweren Holzbohlen gelegt, sodass die Körper nicht mehr den Boden berührten und durch den Luftzutritt von unten schneller brannten. Die meisten Angehörigen der Sonderkommandos, die die Toten exhumierten, verbrannten und übrig gebliebene Knochen in einer Knochenmühle zermalten, wurden von den Deutschen erschossen. Dennoch gab es Überlebende, die nach dem Krieg Zeugnis ablegten. Nicht nur Velichka Wells, sondern auch Simon Wiesenthal, der im Lager Janowska interniert war und seine Erlebnisse 1966 im sogenannten Lemberg-Prozess zu Protokoll gab. In der Gedenkstätte Yad Vashem ist sein Augenzeugenbericht archiviert. Der wohl erschütterndste Bericht stammt von Janina Hescheles, die als 12-jähriges Mädchen ins KZ Janowska kam. Fast ihre gesamte Familie wurde dort ermordet. Ihr selbst gelang die Flucht mit Hilfe der polnischen Untergrundarmee. In einem Krakauer Versteck schrieb sie ihre Erinnerungen auf. Noch bevor sie im Rahmen einer sogenannten Aktion ins Lager gesperrt wurde, hatte sie versucht, ihre verzweifelte Mutter zu überreden, gemeinsam Selbstmord zu begehen. Mama lag auf dem Bett, ganz blass. Ich legte mich neben sie und fragte, »Mama, wäre es nicht besser, nun endlich Schluss zu machen, Arm in Arm? Was kann denn so ein Leben für mich allein schon sein? Mama begann mich anzuflehen. Du musst gehen. Du musst mich und Papa rächen. Ich erwiderte, und bekomme ich dich etwa durch die Rache zurück? Lohnt sich die Qual dafür? Und was haben wir dann davon? Ist es nicht besser, jetzt, wo ich so neben dir liege, Schluss zu machen? Du ersparst mir damit so viel Leid, so viel Qual, Mama, die sonst auf mich warten. So rang ich mit Mama. Dieser Kampf kostete mich viel Kraft. Janina Hescheles Buch aus den Augen eines 12-jährigen Mädchens, das mit dem Tagebuch der Anne Frank verglichen wird, erschien 1946 in Polen, auf Deutsch 1958, neu ediert und kommentiert 2019 im Metropolverlag. Eine erste ukrainische Übersetzung entstand erst 2011 auf Initiative des jüdischen Vereins Hesed Ariyeh, aber in den Buchhandlungen von Lviv frage ich nach dem Buch vergeblich. Auch Leon Welichka Wells' Janowska Road ist in der Ukraine weitgehend unbekannt und bis heute nicht übersetzt. Mit Andrei Usatsch laufe ich an der lauten Schnellstraße um das Staatsgefängnis herum bis zu der Stelle, wo ein anderer Überlebender des Konzentrationslagers, der später in München lebende Kybernetiker Alexander Schwarz, im Jahr 1993 einen Findling als Gedenkstein aufstellen ließ. Lange bevor es ein Gedenken von offizieller Seite gab. Let the memory of all the Nazi genocide victims in Janowska death camp remain forever. 1943. Dieser Stein wurde von Alexander Schwarz gesetzt, als er bereits in Deutschland lebte, ein Jude aus Lviv. Während der Okkupation war er mit seinem Vater hier im Lager inhaftiert. Er sah es als seine Pflicht an, an die Ermordeten und Gefangenen zu erinnern. Da das Janowska-Lager in der Nähe des jüdischen Friedhofs lag, wurden einige Häftlinge dazu gezwungen, die dortigen Grabsteine zu zerstören. Die Grabsteine wurden zum Pflastern der Straßen im Lager verwendet. Auch Alexander Schwarz musste diese Arbeit verrichten. Die Häftlinge stellten Vogelfallen auf und verzehrten Krähenfleisch. Das zeigt die schreckliche Situation, in der sie sich befanden. Alexander Schwarz war 16 Jahre alt, als die Deutschen im September 1941 Lviv besetzten und ihn und seinen Vater im Janowska-Lager internierten. Mein Vater und ich arbeiteten am häufigsten auf dem jüdischen Friedhof. Wir zerstörten die Grabplatten und schleppten sie mit unseren Händen ins Lager, wo Straßen und Plätze damit gebaut wurden. Diese schwerste Arbeit wurde von der gewissenzerreißenden Erkenntnis begleitet, dass wir mit eigenen Händen die Gräber unserer Vorfahren zerstören. So verging das ganze Jahr. Wir hatten keine Illusionen bezüglich unseres Schicksals. Jeden Tag erschossen SS-Leute und ihre Helfer Dutzende Häftlinge. An einem düsteren Oktobertag 1942 kehrte unsere Truppe wie gewöhnlich vom Friedhof zurück. Vom Eingangstor schickten uns die SS-Leute zum Appellplatz. Nach der zu Tode ermüdenden Arbeit konnten die Menschen kaum auf den Beinen stehen. Dazu regnete es wie aus Kübeln. Der SS-Mann Blum, ein Ungarn-Deutscher, ging langsam an den Reihen vorbei und schaute musternd in die erschöpften Gesichter der Häftlinge. Er blieb vor uns stehen, musterte meinen Vater und entschied wahrscheinlich, dass er kein Arbeiter mehr sei. Er fasste ihn an der Hand und zog ihn aus der Reihe. Ich verstand, was folgen würde, und versuchte, meinen Vater zu halten. Aber zugleich erfolgte ein Schlag mit dem Pistolenknauf auf meinen Kopf. Ich hörte den Schuss. Vater fiel tot zu Boden, und sein Blut bespritzte meine Kleidung. Alexander Schwarz überlebte später im Lager eine Massenerschießung, indem er sich totstellte, und arbeitete dann in dem Sonderkommando bei der Exhumierung und Verbrennung der Leichen, dem auch Leon Velitschka-Wells und Simon Wiesenthal zugeteilt waren. Im Sommer 1943 glückte ihm die Flucht aus dem Lager. In den Karpaten versteckt, konnte er bis zur Ankunft der Roten Armee überleben. Danach erfuhr er, dass seine Mutter und seine Schwester im Lemberger Ghetto erschossen worden waren. Sein älterer Bruder war in Belzec ermordet worden, der jüngere verschollen. Den Mörder seines Vaters sah Alexander Schwarz 1966 wieder, als diesem zusammen mit anderen SS-Männern in Stuttgart der Prozess gemacht wurde. Seine Strafe: 6 Jahre Haft. Durch ein demoliertes Blechtor betreten wir einen weitläufigen Sandplatz, der vom Gefängnis auf der einen, von einem verschlammten Tümpel auf der anderen Seite begrenzt wird. 2018, anlässlich des 75. Jahrestages der Auflösung des Lagers, fand hier erstmals eine Gedenkveranstaltung statt, unter dem Motto »The City that did not survive«, auf Deutsch »Die Stadt, die nicht überlebte«. Ein Orchester spielte Mahlers 6. Sinfonie, es sprachen der Oberrabbiner der Stadt, ein Enkelsohn von Alexander Schwarz und die aus Haifa angereiste, nunmehr 90-jährige Janina Hescheles. Jetzt ist kein Mensch auf dem Gelände zu sehen. Eine große Fotoleinwand, die das jüdische Lagerorchester zeigt, das zu den öffentlichen Hinrichtungen im KZ aufspielen musste, ist verschmutzt und zerrissen. In den Ruinen der Baracke einer ehemaligen Hundepolizeischule finden sich Müll und vergammelte Schlafsäcke. Der Gestank von Brand und Fäulnis liegt in der Luft. Es ist, als hätte ein Künstler wie Ilja Kabakow das Gelände absichtlich zu einer Installation des fortwirkenden Grauens umgestaltet. Seit 2019 gibt es an der Lauten Schnellstraße eine Bushaltestelle, die zugleich als Mahnmal gestaltet wurde und auf das Gelände des ehemaligen Lagers hinweist. Der Historiker Andrei Usac war an dem Projekt beteiligt. "2018 gab es einige Gedenkveranstaltungen, um an die Massenmorde im Lager zu erinnern. Es war ein städtisches Programm, das unser Museum koordiniert hat. Auch die Bushaltestelle wurde gebaut, weil es viele Leute gibt, die nicht wissen, wie man hierher kommt. Jetzt kann man hier aussteigen. Es gibt ein Foto vom Lagerorchester. Das haben wir in vergrößerter Form an der Bushaltestelle angebracht. Dazu Zitate von 3 Überlebenden: Janina Hescheles, Leon Velitschka-Wels und Maximilian Borbic. In der wissenschaftlichen Forschung fand das Lager Janowska-Straße bisher kaum Beachtung. Der amerikanische Historiker Waitman Wade Bjorn, der gerade ein Buch über das Janowska-Lager schreibt, bezeichnet das KZ als Hybrid, weil es gleichzeitig als Zwangsarbeiter-, Transit- und Vernichtungslager fungierte. Am nahen Kleparew-Bahnhof starteten die Transporte ins Vernichtungslager Belzec. Waitman Wade Bjorn stellte 2018 die Ergebnisse seiner Studien im Center for Urban History of East Central Europe vor, einer Einrichtung, die sich in der Altstadt von Lviv befindet und von Sofia Diak geleitet wird. We are an institution which is privately founded by our founder, who is a historian, Harald Binder. Wir sind eine privat gegründete und finanzierte Institution. Harald Binder, ein Schweizer Historiker, der in Wien lebt, kam Anfang 2000 nach Lviv und hat das Zentrum etabliert. Seit über 15 Jahren recherchieren wir die Geschichte Lvivs und der Ukraine. Wir nutzen neue digitale Technologien und Medien, um die Geschichte aufzuarbeiten. Es geht sozusagen um eine horizontale Geschichtsschreibung von unten. Wir brauchen die Diskussion über unsere Vergangenheit. Public history for us is a horizontal conversation. Das Zentrum für Stadtgeschichte in Lviv spielt eine wichtige Rolle für die entstehende Erinnerungskultur zum Holocaust. Es gibt eine Fachbibliothek, umfangreiche Dokumentationen über Orte des jüdischen Lebens in Lviv, Tagungsräume und Übernachtungsmöglichkeiten für Forscher. Ich treffe im Zentrum Adele Dianova, die ehemalige Vorsitzende des jüdischen Vereins Hesed Aryeh. Obwohl die Familien ihres Vaters und der Mutter ermordet wurden, sagt die 60-jährige Dame, hätten ihr die Eltern nie etwas über den Holocaust erzählt. Auch in der Schule habe sie nichts darüber erfahren. Erst als die Ukraine zu einem demokratischen Staat wurde, seien die entsprechenden Informationen zugänglich geworden. Ich war geschockt, als ich das alles erfahren habe. Und ich sehe es als meine Pflicht an, diese Informationen an meine Mitbürger in Lviv weiterzugeben, die nichts darüber wussten. Vor 7 Jahren haben wir im Verein Hesed ein Projekt mit dem Namen Hand in Hand gestartet und in 7 Schulen Geschichtsstunden abgehalten. In 3 russischen, 3 ukrainischen und 1 polnischen Schule. Wir haben Geschichten erzählt und Filme über den Holocaust gezeigt. Die Schüler sollten künstlerisch reagieren, entweder ein Bild malen oder ein Gedicht schreiben oder einen Essay. Aber dann zeigte uns jemand bei der Stadt an mit dem Vorwurf, wir würden antistaatliche, anti-ukrainische Propaganda machen. Danach verbot man uns, das Projekt fortzusetzen. Daher ist bei den jungen Leuten in Lviv das Wissen über den Holocaust sehr gering. In einem Dokumentarfilm, den wir gezeigt haben, sah man, wie junge Frauen in traditioneller ukrainischer Tracht die in Lviv einrückenden deutschen Soldaten mit Brot und Salz freudig begrüßten. Diese Szene reichte aus, damit man uns der anti-ukrainischen, antistaatlichen Aktivität beschuldigen konnte. Die ukrainische Kollaboration mit den Nazis ist im Land nach wie vor mit einem Tabu belegt. Stefan Bandera, der ehemalige Anführer der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung, ein Mann, den die Nazis eine Zeit lang förderten und der als mitverantwortlich gilt für Pogrome gegen die Juden, wird in Lviv als Held verehrt. Eine Straße ist nach ihm benannt, in der auch sein übergroßes Denkmal steht. Der Holocaust-Historiker Dieter Pohl hält das Verhalten der nichtjüdischen Gesellschaft, vor allem der Ukrainer, aber auch der Polen, Russen und so weiter, die in der Ukraine lebten, für ein besonders heikles Kapitel der Geschichte. Insbesondere in der Westukraine waren auch Einheimische an der Verfolgung und Beraubung, vereinzelt auch an der Ermordung beteiligt. Systematisch gilt das für die von den Deutschen eingerichtete ukrainische Hilfspolizei, die nahezu bei jeder Mordaktion beteiligt war. Aber auch die ukrainische Kommunalverwaltung hat an der Verfolgung mitgeholfen, etwa durch Volkszählungen, Auswahl der Ghettogelände, vor allem aber durch die Ausplünderung. Der antikommunistische Widerstand gegen das Sowjetregime, die Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, war 1941 weitgehend antisemitisch eingestellt. Zahlreiche ihrer Akteure waren an den Pogromen Ende Juni, Anfang Juli 1941 beteiligt. Vor allem aber gingen viele OUN-Mitglieder in die Hilfspolizei, die dann die Deutschen beim Massenmord unterstützte. Heute, in Zeiten des Krieges mit Russland, gelten Bandera und andere ehemalige Kämpfer der OUN als Identifikationsfiguren für das neue ukrainische Nationalbewusstsein, erklärt Jaroslav Ritsak, Professor für Geschichte an der ukrainischen katholischen Universität in Lviv. Seit dem Maidan wird die ukrainische Regierung von Russlands Propaganda als narzisstisch präsentiert und in Verbindung mit Bandera. Die Reaktion von der ukrainischen Seite ist eine doppelte. Sie behauptet, dass Bandera nicht für die Pogrome im Krieg verantwortlich war, was im Prinzip stimmt. Er wurde von den Nazis ja selbst ins KZ gesperrt. Zweitens sagen sie, Bandera war kein Nazi. Sie ehren Bandera nicht, weil er Nationalist war, sondern weil er gegen Russland kämpfte. Bandera wird ja nicht als Vertreter ethnischer Säuberungen oder einer exklusiven nationalen Identität gesehen. Bandera wird nicht im Zusammenhang mit der Geschichte der Juden verstanden, anders als in Israel oder Polen. Bandera wird nur als Symbolfigur des Kampfes gegen die Sowjetunion und heute gegen Russland gesehen. Die historische Erinnerung arbeite in paradoxer Weise, meint Rizak, und zitiert den französischen Historiker Ernest Renan, der ein falsches Verständnis der eigenen Geschichte als Bedingung für die Werdung einer Nation interpretierte. Geschichtliche Wahrheit und historische Erinnerung seien nicht dasselbe. Während Bandera in Israel und Deutschland mit dem Holocaust verbunden werde, werde er in Polen verantwortlich gemacht für Massaker an der polnischen Bevölkerung in der wolhynischen Ukraine in den Jahren 1943-44. In der Ukraine aber gilt er als Symbol des Kampfes gegen die Sowjetarmee und gegen Russland und ist daher eine Figur des nationalen Mythos. На жаль, цього стараються уникнути цієї інформації деколи спеціально, деколи просто не розуміючи. Die offizielle Version der Verleugnung geht so. Als die Bolschewiken hierher kamen, brachten sie viele Ukrainer um und die vorherrschende Ansicht ist, dass es vor allem Juden waren, die diese Grausamkeiten begingen. Und die Ukrainer rächten sich dafür. Diese Verleugnung geschieht manchmal absichtlich, manchmal unbewusst. Und wir tun alles, zusammen mit dem Center for Urban History, um diese falschen Sichtweisen zu korrigieren. Wir wollen, dass die Tatsache der Kollaboration anerkannt wird. Und wir müssen tun, was die Deutschen auch getan haben, nämlich die eigene Schuld anzuerkennen und sich entschuldigen. In den Schulbüchern der Sowjetzeit wurde der Holocaust ausgespart. Die kommunistische Ideologie unterschied die Opfer des Krieges nicht nach ethnischen Gruppen und pflegte die Kultur einer Heroisierung der Opfer als Kämpfer für die kommunistische Sache, erklärt Sophia Dyak, die Leiterin des Urban Center in Lviv. Die Instrumentalisierung des Kriegs in der Sowjetunion war ein großes Thema. Die Erinnerungskultur drehte sich um die Hitlerverbrechen, die Faschisten. Die Sowjetunion investierte viel in die Erinnerungskultur. Es geht um 4 Dekaden. Aber es war schwierig, über den Krieg zu reden, unmittelbar nach dem Krieg. Der große patriotische Krieg war der 2. Gründungsmythos nach der Oktoberrevolution. Es war die Geschichte des Einbruchs der Barbarei in das fortschrittliche sowjetische Projekt. In jeder kleinen Stadt gibt es Monumente und in den großen Städten die Museen über den großen Vaterländischen Krieg. So Jewish names would be listed as victims' names, but it would not be a memorial to the Holocaust. Die jüdischen Namen wurden schlicht als Opfer aufgeführt. Es gab kein Memorial über den Holocaust, sondern nur über zivile Opfer des Faschismus. Der Holocaust als Konzept war kein Teil der Erinnerung. Die Sowjetunion bedeutete das Konzept von Freundschaft, das heißt, dass niemand herausgehoben wird. Die wichtige Botschaft des Staates war, dass jeder litt. Russen, Ukrainer, Weißrussen und Juden litten. Aber insgesamt ging es um eine Aggression gegen sowjetische Bürger, nicht gegen ethnische Gruppen. Die ethnische Seite der Geschichte ist nur für Israel wichtig. Die sowjetische Version war, wir alle kämpften und litten und es gibt keinen Raum für einen spezifisch jüdischen Heroismus, denn die Sowjetunion ist weder ein jüdischer, noch ein ukrainischer, noch ein russischer Staat. Sie ist eine multinationale Größe. And there is no special room neither for Jewish heroism, because Soviet Union is not a Jewish state, is it not Ukrainian state, it's actually not even Russian state. It's a very different kind of multinational entity. Erst mit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 begann die kritische Aufarbeitung der Geschichte. Dennoch wird in den ukrainischen Schulbüchern der Gegenwart der Holocaust nur als Fußnote behandelt. Die Orte, an denen der Holocaust by Bullets, der Holocaust durch Erschießungen stattfand, wie es der französische katholische Pfarrer und Holocaust-Forscher Patrick Debois formuliert, sind bis auf Babin Yar weitgehend unbekannt. Aber nicht nur die kommunistische Geschichtsschreibung mit ihrer Blindheit für den Holocaust wirkt nach. Die Erinnerung an die Verbrechen des stalinistischen Regimes überdeckt zusätzlich die Erinnerung an den Holocaust. Vor allem jetzt, da das Land in einem Krieg mit Russland steht, ist die Neigung gering, an die ukrainische Kollaboration mit den Nazis zu erinnern. Die Geschichte von Adele Dianova ist die Geschichte des Projekts, über den Holocaust zu informieren. Und das kann man nicht, wenn man nicht darüber spricht, wer getötet hat. Ohne deutsche Besetzung hätte es kein Pogrom gegeben. Aber wir wissen auch, dass sich die örtliche Bevölkerung, Polen und Ukrainer, Russen, daran beteiligt hat. In den Textbooks ist der Holocaust included. Since 90s, it gets better. Teachers are trained better. In den Schulbüchern wird der Holocaust seit den 90er Jahren behandelt. Es wird besser, die Lehrer sind besser ausgebildet, die Bücher werden besser. Es gibt mehr persönliche Geschichten. Es ist die große Frage, wie man den Holocaust unterrichtet. Die Geschichte der Kollaboration ist jedenfalls schwierig. Wenn man darüber spricht, erscheint das leicht als Angriff auf die Ukraine. Nach dem Ende der Sowjetunion gab es ein nationales Erwachen. Man dachte, eine Nation ist eine gute Sache. Es gab das Ideal der Gemeinschaft. Aber in Wirklichkeit ist eine Nation eine komplexe Angelegenheit. Man muss erwachsen werden und zugeben, dass nicht alle Ukrainer gut sind, sondern manche auch Verbrechen verübt haben. Im Kommunismus ging es um sowjetische Helden, jetzt geht es um nationale Helden. Das Denken läuft so. Stefan Bandera war schlecht für die Sowjets und die Sowjets sind schlecht, also war Bandera gut. Und man baut ihm Monumente. Man muss aber eine komplexere Geschichte erzählen. Denn es waren ukrainische Nationalisten in die Nazi-Verbrechen involviert. Das macht sie weniger zu Helden. Darüber muss man reden. Man muss darüber sprechen, ob man überhaupt Helden braucht und was heroisch bedeutet. Auf ihrem langen Weg nach Westen muss die Ukraine einen Umweg in die Geschichte machen, um ihre post-sowjetische Identität zu klären. Nur langsam beginnt sich das Land erinnerungspolitisch von Putins Russland abzusetzen, wo die Archive wieder geschlossen und kritische Stimmen, wie die von Memorial, im Zuge eines autoritären Nationalismus zum Schweigen gebracht werden. In Lviv gibt es dagegen hoffnungsvolle Zeichen eines Bewusstseinswandels. Auch von offizieller Seite wird etwas unternommen gegen die historische Amnesie und versucht, eine angemessene Gedenkkultur zu etablieren. Wir bemühen uns, über das schreckliche Kapitel unserer Geschichte aufzuklären, erläutert Lvivs Vizebürgermeister Andriy Moskalenko. Unsere Stadt ist eine multikulturelle Stadt. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen, die unglücklicherweise einige sehr traurige Kapitel umfasst. An einem zentralen Platz in der Altstadt, wo sich einst die von den Nazis zerstörte Synagoge zur Goldenen Rose befand, wurde 2016 ein Denkmal errichtet. Man sieht die Grundmauern der zerstörten Synagoge, davor ein Feld mit schwarzen Marmorstelen, die sich wie auf einem Gräberfeld aneinanderreihen. Früher war auf dem Gelände nur eine verwahrloste Baugrube, erinnert sich die Stadtführerin Solomija Krazylo, mit der ich den Ort besuche. The place we are standing, it was Bet Hamidrash or the House of Wisdom. That's where boys and men could study the Talmud and the Holy Scriptures. Da, wo wir stehen, war früher das jüdische Haus der Weisheit, wo Männer und Knaben den Talmud und die heiligen Schriften studieren konnten. Dahinter war die Synagoge. Die Grabsteine, die man hier aufgestellt hat, sind symbolisch zu verstehen. Früher war das Ghetto in einem anderen Stadtviertel von Lviv. Wir haben dieses ganze Kapitel der Stadtgeschichte fast vergessen. Und diese Grabsteine sind Zeugnisse für das ehemalige Leben der jüdischen Gemeinde. Die Inschriften sind in verschiedenen Sprachen gehalten. Sie erzählen vom Leben der Juden in Lviv. Es gibt auch Zitate aus den Memoiren von Holocaust-Überlebenden. They tell us about the life in Lviv in the Jewish community and some of the quotations are the memoirs of the people who survived the Holocaust. Ein Zitat zum Beispiel stammt von Rabbi David Kahane, der vom griechisch-katholischen Metropoliten der Stadt, Andrei Scheptinsky, in seinem Kloster versteckt wurde und überlebte. Der Metropolit wartete auf mich, obwohl es schon spät war, und begrüßte mich freundlich. Ich erzählte ihm vom Lager, den Grausamkeiten, der brutalen Behandlung der Häftlinge und den Morden. Auch über den Tag, als 6.000 bis 7.000 Juden umgebracht wurden, und über die bevorstehende Liquidierung des Ghettos. Als er alles das hörte, weinte er. Die jungen Leute, die um das Denkmal herumsitzen und ihre Freizeit genießen, kennen David Kahane nicht und scheinen sich für die Geschichte des Holocaust in ihrer Stadt nicht besonders zu interessieren. Eine 21-jährige Geschichtsstudentin, die wir ansprechen, weiß nur, dass die Juden in Lviv gequält und angeblich aus der Stadt deportiert wurden, damit diese ukrainisch werden sollte. Vom KZ Janowska-Straße und den Massenmorden, die dort stattfanden, hat sie nie etwas gehört. Nur das Massaker von Babin Yar bei Kiew ist ihr im Bewusstsein. Vizebürgermeister Andriy Moskalenko kämpft gegen die historische Unkenntnis seiner Mitbürger und verteidigt sein Projekt. Das Synagogendenkmal sei nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Gedenkkultur mit Blick auf den Holocaust. Ein Memorial ist auch auf dem Platz geplant, wo sich einst der jüdische Friedhof befand, dessen Grabsteine die Nazis zum Pflastern von Straßen verwendeten. Das wichtigste Projekt aber ist ein Mahnmal für das KZ Janowska. Eine schwierige Aufgabe, sagt Moskalenko. Vor 8 Jahren haben wir als Stadt in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, um zu klären, wie man mit so einem Gelände umgeht. Es gibt dafür in unserem Land keine Erfahrung. Wir haben 3 Wettbewerbssieger gekürt und in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinschaft darüber nachgedacht, wie wir das Memorial-Projekt starten können. Andriy Moskalenko überreicht mir eine Broschüre, in der der Siegerentwurf des kalifornischen Landschaftsarchitekten Mingyu Ho abgebildet ist. Der sieht einen aus Holzplanken bestehenden, erhöht über das Gelände führenden Pfad vor. Besucher sollen nicht die Erde betreten, in der die Asche der Toten liegt. Grabsteinähnliche Steine sollen Körper symbolisieren, die in ein Massengrab gestoßen werden. Ein Gedenkwald wird die Form des Davidsterns nachbilden. Aber noch haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Die Finanzierung der Gedenkstätte sei nicht das Problem, betont Moskalenko. Auch ohne Spenden könne die Stadt das Projekt stemmen. Aber es gebe noch ungeklärte Eigentumsverhältnisse und einen Rechtsstreit wegen des Architekturwettbewerbs. Außerdem würde die Stadt gerne das Staatsgefängnis schließen, das naturgemäß nicht zu der geplanten Gedenkstätte passt. Dieses Gefängnis existiert nun einmal. Und wir versuchen, das Justizministerium davon zu überzeugen, das Gefängnis woanders hin zu verlegen und nicht auch noch eine Erweiterung zu planen. Das würde die Stadt gern verhindern. Wir hätten auch einen Bauplatz für ein neues Gefängnis zur Verfügung gestellt, aber das wurde nicht akzeptiert. Das Grundstück gehört dem Staat, daher haben wir als Stadt keinen Einfluss. Zumal der Vizebürgermeister von Lviv nicht der Regierungspartei angehört. Im Augenblick ist die wichtigste Institution zur Gedenkkultur in Lviv das 2018 eröffnete Museum Territory of Terror, das sich im Untertitel Museum der totalitären Regime nennt, also nicht nur der Nazizeit, sondern auch der Sowjetzeit gewidmet ist. Andriy Usatsch ist einer der Kuratoren. Das Museum befindet sich an einem symbolischen Ort, weil es hier zu Massenverbrechen kam. Im Zweiten Weltkrieg war hier das Ghetto der Nazis, von dem die jüdische Bevölkerung entweder in die Vernichtungslager nach Belzec oder nach Sobibor deportiert wurde. Oder die Juden wurden im Umkreis von Lemberg erschossen. Von 1944 bis 1955 gab es an der Stelle ein sowjetisches Transitgefängnis, in dem es Kriminelle und politische Gefangene gab. Ein Eisenbahnwaggon auf einem Gleis vor dem Museum erinnert an das Schicksal derer, die vom KZ Janowska-Straße in die Vernichtungslager Belzec oder Sobibor deportiert wurden. Eine Dauerausstellung des Museums gibt grundlegende Informationen über die Geschichte von Lviv in den Jahren 1939 bis 1955. Im ersten Raum zum Beispiel wird von der Vorkriegsepoche erzählt, im nächsten von der Teilung Polens durch den Hitler-Stalin-Pakt, der Lemberg, das einstmals polnische Lwow, dem sowjetischen Machtbereich zuschlug. Über Kopfhörer kann man die Erinnerungen von Juden, Polen und Ukrainern hören. Ein Oral History Projekt ist Teil der Museumsarbeit. Inzwischen hat man über 300 Interviews mit Zeitzeugen aufgezeichnet. In einem weiteren Raum wird die Geschichte des sowjetischen Terrors in den Jahren 1939 bis 1941 erzählt, den die Nazis dann fortsetzten, als sie die Stadt in den Jahren 1941 bis 1944 beherrschten. Dieser Raum zeigt die Zeit der Nazi-Okkupation. Zum Beispiel sieht man drei Holzpritschen, die für drei Gruppen von Opfern der Nazis stehen. Eine Gruppe repräsentiert die jüdische Bevölkerung. 1.600.000 Juden wurden in der Ukraine ermordet. Die zweite Pritsche repräsentiert die sowjetischen Kriegsgefangenen der Deutschen. Es waren 1,3 Millionen. Das dritte Holzbett steht für die Zwangsarbeiter und politischen Gefangenen. 2.400.000 waren Zwangsarbeiter, Ostarbeiter, die nach Deutschland geschickt wurden. Interessant sind hier die Inschriften, die an die Holzwände geschrieben wurden. Das sind Kopien der ursprünglichen Inschriften, die man im Ternopoler Gefängnis 1944 entdeckt hat. Geschrieben von Juden, die dort alle ermordet wurden. Nur ihre eingeritzten Inschriften haben überlebt. Wir bringen immer noch neue Inschriften an. Der Ausstellungsraum soll einmal abgedunkelt sein und die Besucher sollen mit Taschenlampen die Inschriften entdecken. Das Oral History Projekt des Museums umfasst auch Interviews mit Janina Hescheles und Alexander Schwarz. Sie lassen sich auf einem Bildschirm abrufen. In der hervorragend kuratierten Ausstellung sind neue Medien nur sparsam eingesetzt. Man bekommt ausreichend Informationen, aber auch die Gelegenheit zu stillem Gedenken. Auf der anderen Seite der Holzbetten sieht man eine Ausstellung über das Janowska-Lager. Hier stehen drei Vitrinen, die zum Beispiel die Patronenhülsen von Waffen zeigen, die bei den Exekutionen von den Wachmännern verwendet wurden. Obwohl wir wissen, dass die Nazis alle Beweise nach den Exekutionen vernichtet haben, finden wir trotzdem noch solche Zeugnisse. Diese drei Fotos hier sind authentisch. Sie wurden entweder während der Existenz des Lagers oder kurz danach aufgenommen. Und sie zeigen uns die wirklichen Verhältnisse zur damaligen Zeit. Auf dem großen Foto sieht man die Piaski oder den sogenannten Sand, das Tal des Todes, wo bis 1944 die Massenexekutionen stattfanden. Auf dem Foto sind zwei SS-Offiziere abgebildet und die Häuser, in denen sie wohnten. Und das hier zeigt einen Wachmann, der sowjetischer Kriegsgefangener war. Später gab er bei einem Prozess in den 60er Jahren vor Gericht eine Zeugenaussage darüber ab, was auf dem Gelände passiert ist. Diese drei Fotos zeigen uns das Lagerleben, zum Beispiel das Lagerorchester, das von einem SS-Offizier kommandiert wurde, der selbst Musiker war. Unten sieht man drei Männer von einer Todesbrigade, die die Spuren der Leichen beseitigen und an der Knochenmühle arbeiten. Sie rebellierten 1943. Die meisten wurden auf der Flucht erschossen, aber diese drei haben überlebt. Ein Stadtplan zeigt den Standort der einst 35 Synagogen in Lviv, von denen nur vier die brutale Zerstörungswut der Nazis überlebt haben. Man sieht eine SS-Uniform, in den Sandgruben gefundene Patronenhülsen, auch Fotos des Lagerorchesters, dessen Mitglieder ihr Gründer Robert Rokita, der musikliebende stellvertretende Lagerleiter, alle eigenhändig erschossen hat, während sie den Todestango spielten. Vor dem Eingang des Museums erinnern Stelen an jüdische Bürger von Lviv, die im Lager Janowska-Straße ermordet wurden. zum Beispiel an den Dichter und Publizisten Moshe Schimmel und an Herschow Felsenstein, Soldat in der Roten Armee. Auch Lemberger Bürger, die anderen zur Flucht verholfen haben, werden auf den Stelen porträtiert. Und ebenso als grausamer Kontrapunkt die Mörder und Schreibtischtäter wie der SS-Mann Otto von Wächter, der als Gouverneur des Distrikts Galizien administrativ für die Endlösung der Judenfrage zuständig war. Sein Sohn Horst von Wächter äußerte sich später so: Ich weiß, dass das ganze System kriminell und mein Vater ein Teil davon war. Aber er war kein Krimineller. Er hat sich nicht wie ein Krimineller verhalten. Viele der dokumentarischen Texte hat der Historiker Andriy Usac geschrieben. Und ihr bitterer Ton ist bei aller Sachlichkeit nicht zu überhören. Am bittersten stimmt im Museum Territory of Terror wohl ein Foto des Lagerkommandanten Wilhaus. Man sieht ihn mit seiner niedlichen, vielleicht dreijährigen Tochter im Arm, neben ihm seine Frau Liesel im schönen Kleid. Der deutsche Massenmörder als Familienmensch. Jetzt stehen wir auf dem Gelände des Nationalen Gedenkparks Babin Jar, das 28 Hektar umfasst. Vor uns befand sich einmal ein Graben, 15 bis 30 Meter tief. Da fanden die Erschießungen statt. In den 1950er und 60er Jahren lag hier links eine Ziegelfabrik, der die sowjetische Regierung erlaubt hat, mit ihren Abfällen den Graben zu verfüllen. Vor uns auf dem Schaubild sehen wir ein Foto des Geländes aus der Zeit kurz nach den Massenerschießungen. Sowjetische Kriegsgefangene füllen den Graben auf, kurz nach den Exekutionen. Das linke Foto zeigt ein Mädchen, das von ihrem Vater an den Ort geführt worden ist, wo ihre Mutter erschossen wurde. Und das Mädchen sitzt hier am Rande der Grube und ist sehr traurig, weil ihre Mutter tot ist. In dieser zweiten Stunde der langen Nacht über den Holocaust in der Ukraine erfahren Sie, wie man in Kiew des größten Massakers gedenkt, das die deutschen Einsatzgruppen bei ihrem rassistischen Vernichtungsfeldzug gen Osten zu verantworten hatten. Ich schaue auf das Foto, auf dem ich auf einem der Hänge in Babin Jar sitze, und die Erinnerungen überfallen mich. Das Foto machte mein Papa 1949. Ich, Larissa Michailowna Bagautinova, geborene Sadowskaja, wurde 1939 in Kiew geboren. Wir wohnten in der Krasnoamirskistraße. Die Hausnummer weiß ich nicht mehr. Das Jahr 1941 brachte Krieg. Kiew wurde von deutschen Truppen besetzt. Meine Mama und meine Großmutter wurden in Babin Jar erschossen. Mein Großvater wurde direkt im Hof erschossen. Meine Mama nahm mich mit, sie trug mich in ihren Armen. Als sie verstand, dass die Kolonne nicht zum Sammelpunkt, sondern zur Erschießung geführt wurde, nutzte sie den Augenblick aus, in dem der Polizist sich umdrehte und es nicht sah oder so tat, als ob er es nicht sehen würde, und reichte mich einer bekannten Frau, die sie zufällig am Straßenrand sah. Bald war ich zu Hause, aber schon ohne meine Mama. Ich wurde gerettet und konnte überleben. Diese Geschichte erzählte mir mein Cousin Ippolit Davidowitsch Sobol, der jetzt in Israel lebt. Jedes Jahr am 29. September besuchten mein Vater und ich Babin Jar. Ich war immer sehr neidisch auf die Kinder, die eine Mutter hatten. Mich nannte man das Waisenmädchen. Mein Vater und ich warteten noch lange, dass ein Wunder passieren und meine Mutter zu uns zurückkommen würde. Es ist ein schöner, sonniger Tag im August 2020, als ich mit der Übersetzerin Zolomia Krazylo den Nationalen Gedenkpark in Babin Jar besuche. Babin Jar, die Weiberschlucht, lag während der Zeit der deutschen Besetzung am westlichen Stadtrand von Kiew. Heute ist die Gegend dicht bebaut, ein Vorort der ukrainischen Hauptstadt. Michailo Hutor, Chefarchivar der Nationalen Historischen Gedenkstätte Babin Jar, führt uns über das Gelände, wo verschiedene Denkmäler an eines der größten Verbrechen erinnern, das die Deutschen bei ihrem Überfall auf die Sowjetunion zu verantworten hatten. Am 29. und 30. September 1941 haben die deutschen Einsatzgruppen hier über 33.000 Juden erschossen, die sie aus Kiew an den Stadtrand getrieben hatten. Am Eingang der Gedenkallee, unweit der Informationstafel mit dem Foto des traurigen Mädchens, erinnert eine Skulptur an die ermordeten Kinder. Denkmal hier wurde am 30. September 2001 eröffnet. Warum haben Sie Denkmal hier errichtet? Weil während zwei Tage, am 28. und 29. September 1941, 33.771 Juden wurden hier erschossen. Meistens wurden die Frauen und ältere Männer erschossen und 15.000 von diesen Leuten, das waren die Kinder. Wir laufen also jetzt ein Stückchen in diese Allee hinein. Sie ist links und rechts von hohen Pappeln bestanden. Es macht den Eindruck hier einer eigentlich schönen Parkanlage. Am Anfang dieser Parkanlage, dieser Allee mit den Pappeln, wo jetzt einige Spaziergänger unterwegs sind und die Vögel hin und her fliegen, steht ein Gedenkstein. Da ist eine Menorah auf der linken Seite und ein jüdischer Stern auf der rechten Seite abgebildet. Und Michailo wird uns jetzt die Aufschrift dieses Denkmals vorlesen. Was steht denn da auf diesem Denkmal? An diesem Platz wurden während der Nazi-Okkupation Zehntausende friedlicher Kiewer Bürger jüdischer Nationalität zwischen 1941 und 1943 erschossen. Die sogenannte Allee der Märtyrer ist mit rötlichen Steinen gepflastert, die das Blut symbolisieren sollen, das hier vergossen wurde. Babin Yar ist zum Sinnbild der Vernichtung aller Juden in der UdSSR geworden. Ein Gemetzel unvorstellbaren Ausmaßes und Teil des sogenannten Holocaust by Bullets, des Holocausts durch Erschießungen, wie es der französische Pfarrer und Holocaust-Forscher Patrick Debois nannte. Sämtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung haben sich am Montag, dem 29. September 1941 bis 8 Uhr Ecke der Mielnik- und Doktorivski-Straße an den Friedhöfen einzufinden. Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wertsachen sowie warme Bekleidung, Wäsche und so weiter. Wer dieser Aufforderung nicht nachkommt und anderweitig angetroffen wird, wird erschossen. Wer in verlassene Wohnungen von Juden eindringt oder sich Gegenstände daraus aneignet, wird erschossen. So lautete der Aufruf, der von den Deutschen in Kiew angeschlagen wurde, kurz nachdem sie die Stadt erobert hatten. Schon vor der Massenexekution hatten sie in Kiew Juden erschossen, gefoltert, erschlagen und aus Fenstern gestürzt. Verantwortlich für die große Mordaktion am 29. September 1941 waren unter anderem der Führer des Sonderkommandos 4a, Paul Blobel, und Friedrich Jeckeln, der höhere SS- und Polizeiführer Russland Süd. Massenmörder von Beruf, die bereits ausreichend Erfahrungen mit Erschießungen von Juden gesammelt hatten, als sie in Kiew ankamen. Die Ausrottung der jüdischen Bevölkerung hatte im großen Maßstab begonnen, noch bevor sie in der berühmten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 zum Programm des Nazi-Regimes wurde. Anlass und vorgeschobene Rechtfertigung für die Mordaktion in Babin Yar waren sowjetische Sabotageaktionen in Kiew, bei denen Häuser zur Explosion gebracht wurden. Die Ermordung der jüdischen Bevölkerung konnte man als Vergeltung ausgeben. Und die Juden machten es den Henkern leicht, indem sie dem Aufruf zur Sammlung in großer Zahl nachkamen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie hingerichtet würden. Schließlich galten die Deutschen als Kulturvolk. Und nicht wenige Ukrainer hatten sich vom Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion eine Befreiung von den Kommunisten und einen eigenen unabhängigen ukrainischen Staat erhofft. Wassili Grossmann und Ilja Ehrenburg beschrieben die Stimmung in der Bevölkerung in ihrem Schwarzbuch »Der Genozid an den sowjetischen Juden«. Die Mehrzahl der Einwohner Kiews wusste bis zur letzten Minute des Massakers nicht, was die Deutschen in Babin Jar taten. Die einen sprachen von einer Mobilisierung zum Arbeitseinsatz, die anderen von einer Umsiedelung und die Dritten erklärten, es gebe eine Absprache zwischen dem deutschen Oberkommando und einer sowjetischen Kommission über einen bevorstehenden Austausch. Eine jüdische Familie gegen einen deutschen Kriegsgefangenen. Heute wirkt das Gelände von Babin Jar wie ein Park. Liebespärchen sitzen auf Bänken, Kinder spielen auf den Wegen, malen mit Kreidestrichmännchen auf dem Boden, Mütter schieben Kinderwagen vorbei, füttern Tauben, plauschen miteinander. Ein trauriger Ort. Wir sind also jetzt hier auf diesem Gelände, wo vor allem an die Kinder auch erinnert wird. Deshalb würde ich gerne die Dame, die hier mit ihrem Sohn unterwegs ist oder mit ihrem Kind, die fährt mit so einem kleinen Auto hier rum, fragen, ob sie denn auch weiß, woran hier erinnert wird. Der Park heißt Babin Jar. Am Eingang ist ein Denkmal für Kinder. Tausende, ich weiß nicht genau wie viele, wurden hier exekutiert. Gleichzeitig ist es ein schöner Park. Man kann überall schöne Bäume sehen. Denkmäler können bloß auf die Leerstelle unserer Vorstellungskraft hinweisen. Aber in Babin Jar gab es zunächst nicht einmal diese. In der Sowjetzeit wurde das Ereignis totgeschwiegen. Erst mit dem Gedicht Babi Jar von Jewgeni Jewtuschenko begann 1961 in der UdSSR die Debatte. Paul Celan hat es übersetzt. Über Babin Jar, da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Über Babin Jar, da redet der Wildwuchs, das Gras. Streng, so sieht dich der Baum an mit Richteraugen. Das Schweigen rings schreit. Ich nehme die Mütze vom Kopf, ich fühle, ich werde grau. Und bin selbst ein einziger Schrei ohne Stimme über tausend und abertausend Begrabene hin. Jeder hier erschossene Greis, ich. Jedes hier erschossene Kind, ich. Nichts, keine Faser in mir vergisst das je. Die Internationale ertönen, erdröhnen soll sie, wenn der letzte Antisemit, den sie trägt, diese Erde, im Grab ist. Für immer. Wie Sophia Diak in der ersten Stunde der langen Nacht erklärte, die kommunistische Ideologie unterschied die Kriegsopfer nicht nach ethnischen Gruppen. Es gab die Monumente und Museen über den großen Vaterländischen Krieg, aber kein Memorial über den Holocaust. Und dann kamen die 60er Jahre mit mehr Freiheit für die individuellen Stimmen über die Vergangenheit. Nicht nur Jewtuschenko äußerte sich. Es gab viele Filme über den großen Vaterländischen Krieg. Und sie ließen einzelne Leute erzählen, Soldaten, Frauen. Es gab eine Perspektive von unten nach oben. Und eine davon war die Geschichte der Juden. Und die gab es überall. In der Ukraine kann man keinen Ort finden, wo es nicht Juden gab. Und Jewtuschenko bringt sein Wissen mit und das von Grossmann. Die sahen, dass ihre Leute tot waren. Grossmann finds as many others that their relatives and their neighbors are gone. So Jewtuschenko bringt die Geschichte des Holocaust, des jüdischen Leidens in den Diskurs. Und einer der größten symbolischen Orte dafür ist Babin Jar. Babin Yar ist bekannt als der Ort, wo die meisten Juden an einem Tag ermordet wurden. Aber er ist sehr symbolisch, weil Babin Yar in Verbindung mit den Schluchten steht. . 1962 vertonte Dmitri Schostakowitsch das Gedicht von Jewtuschenko und nahm es in seine 13. Sinfonie auf. Michailo, wenn du dich erinnerst an die Zeit, bevor diese Allee gestaltet wurde, wie sah denn das Gelände aus zur sozialistischen Zeit? In der sozialistischen Zeit wurde das Gelände als Erholungspark bezeichnet. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine begann man, über die Tragödie zu sprechen. Vorher war es tabu. Auf einem anderen Teil des Geländes gibt es ein großes sowjetisches Memorial. Viktor Nekrasow ist es zu verdanken, dass man in der Sowjetunion und der Ukraine über die Tragödie sprach. Das große Memorial wurde gebaut, aber man erwähnte die jüdische Bevölkerung nicht. Man redete über sowjetische Soldaten und Offiziere und Zivilisten, nicht über die Juden, die bei den Erschießungen umkamen. Das lag auf der Linie des Kampfes gegen die sogenannten heimatlosen Kosmopoliten. Der dissidentische Schriftsteller Viktor Nekrasow hatte in der Chruschtschow- und Brezhnev-Zeit gegen den Antisemitismus in der UdSSR Stellung bezogen und sich mit anderen Intellektuellen wie Jewtuschenko für die Errichtung eines Denkmals in Babin Yar engagiert. Aber erst 1976, als Nekrasow schon im Pariser Exil war, wurde ein solches gebaut. Es ist eine monumentale Bronzeskulptur von Michail Lysenko im Stil des sozialistischen Realismus. Pyramidal übereinandergesetzte, ineinander verschlungene Menschenleiber, in martialischer Pose erstarrte Männer, vom Schmerz gezeichnete Frauen und Kinder. So insinuiert das Mahnmal im Sinn der antifaschistischen Erzählung, dass die Opfer am Kampf gegen die Nazis teilhatten und sich aufrecht und stolz dem Feind entgegenstellten. In Wirklichkeit wurden die Juden Kiews hingerichtet, ohne dass sie Widerstand leisteten. Die Inschrift auf dem Denkmal lautet: Mehr als 100.000 Bürger von Kiew und Kriegsgefangene wurden hier von den deutschen Nazi-Besatzern in den Jahren 1941 bis 1943 erschossen. Dass es sich bei den Ermordeten in Babin Yar vor allem um Juden handelte, verschweigt das sozialistische Denkmal. Tatsächlich durften Juden in der Sowjetzeit nicht einmal Kränze vor dem Denkmal ablegen. Anatoli Podolski, heute Direktor des ukrainischen Zentrums für Holocauststudien, besuchte als Kind mit seinem Vater Babin Yar, um seiner Großmutter väterlicherseits und zwei seiner Großtanten zu gedenken, die dort ermordet worden waren. Aber ein Milizionär habe sie des Ortes verwiesen, sagt Podolski. Das Gedenken an die Toten war nicht erlaubt. In der Sowjetzeit war die Erinnerung an Babin Yar verboten. In der sowjetischen Ukraine durfte über die Geschichte des Holocaust nicht gesprochen werden. Genauso wenig über den Holodomor, über die Verbrechen Stalins, über die ukrainische Nationalbewegung oder die ukrainisch-jüdischen Beziehungen. Die Erinnerungen über Babin Yar lebten nur in den Familien weiter. Noch nach dem Kollaps der Sowjetunion konnte man sich nicht vorstellen, dass es einmal in Kiew ein ukrainisches Zentrum für Holocaust-Studien geben könnte. Die Institution, für die ich arbeite. Unvorstellbar, dass wir Bücher veröffentlichen würden mit Berichten von Holocaust-Überlebenden, dass es Seminare und Veranstaltungen über den Holocaust im Lehrplan geben würde. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine begann die Aufarbeitung des Holocaust. Die Archive wurden geöffnet und Dokumente aus sowjetischer Zeit zugänglich, zum Beispiel Augenzeugenberichte vom Massaker oder Aussagen, die bei Gerichtsverfahren gemacht worden waren. Michailo Hutor war aber schon vor 1991 über den Holocaust in der Ukraine informiert. Die Tragödie war mir nicht unbekannt, denn sie betraf auch meine Familie. Meine Großmutter hatte nämlich ein Jahr lang Juden im Keller unseres Hauses in Pedirsi bei Ternopil versteckt. Und ein Nachbar hat das der Gestapo verraten. Die deutschen Regeln auf dem Gebiet der Ukraine waren sehr hart. Wenn man einen Juden versteckte, wurde man nicht nur selbst, sondern die ganze Familie exekutiert. In anderen Ländern war das nicht so streng gehandhabt. Als meine Großmutter verraten wurde, sind meine Mutter und zwei ihrer Schwestern aus dem Haus geflohen und haben sich versteckt. Meine Großmutter aber wurde verhaftet und erschossen. Wie die Massenerschießungen in Babin Jar abliefen, lässt sich aus Augenzeugenberichten und Dokumenten der Einsatzgruppen ziemlich klar rekonstruieren. Als sich die Juden der Schlucht näherten, zwang man sie, ihre Wertgegenstände abzugeben, ihre Kleidung auszuziehen und in Zehnergruppen an den Rand der Schlucht zu treten. Dort wurden sie mit Maschinengewehren niedergeschossen. Es schossen mehrere Gruppen, die jeweils nach einigen Stunden abgelöst wurden. Am Abend wurden die Leichen mit einer dünnen Erdschicht bedeckt. Drei Tage nach der Exekution wurde die Schlucht zum Massengrab, in dem eine Pioniereinheit die Wände der Schlucht durch Sprengladungen zum Einsturz brachten. Die Erdmassen bedeckten die Leichen nur notdürftig. Danach planierten etwa 100 Kriegsgefangene das Grab. Nach offiziellen Berichten der Einsatzgruppe wurden an zwei Tagen, 29. und 30. September 1941, 33.771 Juden ermordet. Es erforderte mehr als 100 Lastkraftwagen, um die Kleidung der Ermordeten abzutransportieren, die der NS-Volkswohlfahrt zugeführt wurde. Die nüchterne Beschreibung der puren Tatsachen, wie sie in dem Buch Leben und Tod in der Epoche des Holocaust in der Ukraine zu finden ist, das Zeugnisse von Überlebenden versammelt, vermag die Wirklichkeit des Verbrechens nicht zu fassen. Vielleicht kann das nur die literarische Darstellung. Jonathan Littell schilderte in seinem Roman Die Wohlgesinnten aus der Täterperspektive des deutschen SS-Mannes Max Aue das Massaker von Babin Jar. Den Realismus der Augenzeugenberichte und historischen Quellen übersteigert Littell ins phantasmagorisch-surrealistische. Manchmal musste man, um an die Verwundeten heranzukommen, über Leichen gehen. Das war entsetzlich glitschig. Das weiche, weiße Fleisch verschob sich unter meinen Stiefeln. Die trügerischen Knochen brachen unter meinen Schritten und ließen mich straucheln. Ich versank bis zu den Knöcheln in Schlamm und Blut. Es war entsetzlich und erfüllte mich mit unüberwindlichem Ekel. Ich schoss fast aufs Geratewohl auf alles, was ich noch rührte. In der Nähe führten sie eine weitere Gruppe heran. Mein Blick begegnete dem eines schönen jungen Mädchens, das fast nackt war, aber sehr elegant, gefasst, die Augen voll unendlicher Traurigkeit. Ich entfernte mich. Als ich zurückkam, lebte sie noch, halb auf den Rücken zurückgedreht, die Kugel war ihr unter einer Brust ausgetreten und sie keuchte, vollkommen starr, ihre hübschen Lippen zitterten und schienen ein Wort bilden zu wollen. Sie starrte mich aus großen, überraschten Augen an, ungläubig, die Augen eines verletzten Vogels, und dieser Blick, setzte sich in mir fest, zerriss mir den Bauch und ließ einen Strom von Sägemehl herausrieseln. Ich war eine gewöhnliche Puppe und spürte nichts. Gleichzeitig empfand ich den unwiderstehlichen Drang, mich zu ihr hinabzubeugen und ihr das Gemisch aus Schweiß und Erde von der Stirn zu wischen, ihr die Wange zu streicheln und zu versichern, dass es nicht so schlimm sei, dass alles gut werde. Stattdessen riss ich mit einer krampfhaften Bewegung die Pistole hoch und schoss ihr eine Kugel in den Kopf, was im Grunde auf dasselbe hinauslief, auf jeden Fall für sie, wenn auch nicht für mich, denn ich wurde bei dem Gedanken an dieses sinnlos verschwendete Leben von einer ungeheuren, maßlosen Wut gepackt, schoss unaufhörlich weiter. Ihr Kopf war längst wie eine überreife Frucht geplatzt, während mein Arm sich von mir löste und sich ganz allein durch die Schlucht davonmachte, hierhin und dorthin schießend. Ich lief hinter ihm her, machte ihm mit meinem anderen Arm Zeichen, er solle auf mich warten. Aber er wollte nicht. Er verhöhnte mich und schoss ganz allein ohne mich auf die Verwundeten, bis ich schließlich völlig außer Atem stehen blieb und zu weinen begann. Also wir sind jetzt hier an einem kleinen Rondell angekommen in dem Park. Da sind also jetzt viele Mütter, die sich mit ihren Kindern hier versammelt haben. Die spielen mit ihren Autos oder die malen auf dem Boden mit Kreide. Da sind Mütter mit Kinderwägen unterwegs. Also es ist jetzt hier ein sehr lebendiger Ort. Und wenn man sich vorstellt, dass hier damals diese vielen Kinder erschossen wurden, dann ist es besonders bewegend. Und man kann sich dieses ganze schreckliche Geschehen eigentlich nur immer vorstellen, wenn man an eine einzelne Person denkt oder sich vor Augen hält, dass es hier nicht nur um Zahlen ging, sondern wirklich um einzelne Menschen, die hier erschossen wurden. Kinder, es ist eigentlich unvorstellbar, wie Menschen so grausam sein konnten zu der Zeit. Wie konnten diese deutschen Soldaten, wenn man sich jetzt hier diese Kinder ansieht, die vor unseren Augen spielen, wie kann man sich erklären, dass so etwas Schreckliches überhaupt passiert ist? Denn normalerweise erschießen Soldaten keine Frauen und Kinder. Ви знаєте, навіть з психологічної точки зору, якщо оцінювати це масове вбивство. Es gab auch Aussagen, dass einige Mitglieder der Einsatzgruppen verrückt wurden, nachdem sie Kinder erschossen hatten. Einige begingen Selbstmord. Denn es ist nicht menschlich und erklärbar, was passiert ist. Mit Bezug auf die Religion würde man sagen, es war eine Manifestation des Satanischen. Was haben die Deutschen denn eigentlich getan, um den Ort ihres Verbrechens zu verstecken? Wie haben denn die Nazis dieses Gelände hier hinterlassen? Also diese Soldaten, die in Seretski Konzentrationslager hier waren, die sollten diese Leichen exhumieren und dann verbrennen. Schon im September, die Rote Armee ist hierher gekommen und dann sie haben gesehen, diese Ofen, die aus Grabsteine von jüdischen Friedhofes gebracht wurden. Und natürlich, sie haben viele Toten verbrannt, aber es war nicht möglich, alle Toten zu verbrennen. Und auch, wir müssen nicht vergessen, dass schon in der Sowjetzeit diese Sachen aus dieser Ziegelfabrik, also dieser Abfall, wurden hierher gebracht und wir sollen nicht vergessen, dass diese Grube 20 Meter tief und wahrscheinlich es gibt hier noch viele Tote, viele Knochen, Leichen hier unter unseren Füßen. Wie im Janowska-Lager Lemberg und den anderen großen Vernichtungslagern in Treblinka, Sobibor oder Belzec versuchten die Nazis, die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. So wurden auch in Babin Jar die Leichen wieder ausgegraben, verbrannt und zermahlen. Zwischen August und September 1943 waren die Sonderkommandos tätig, die aus Häftlingen des Kiewer KZ Sirets gebildet wurden. Zur Spurenbeseitigung gehörte auch die Zeugenbeseitigung. Nach getaner Arbeit sollten die Angehörigen des Kiewer Sonderkommandos exekutiert werden. Doch am 29. September, exakt 2 Jahre nach dem Massaker, gelang den letzten Häftlingen die Flucht. 280 von ihnen wurden von den Deutschen erschossen, nur ein Dutzend Männer überlebte. In der Sowjetzeit aber wollte man ihre Geschichten nicht hören. Stattdessen arbeitete man weiter an der Zerstörung der Erinnerung. Nicht nur wurde die Schlucht von Babin Jar mit Abraum aufgefüllt und 1961 von einem Erdrutsch verschüttet, auch der noch existierende jüdische Friedhof, dazu ein karaimischer Friedhof, sowie ein orthodoxer und muslimischer Friedhof, wurden großteils überbaut. Man errichtete ein Sportzentrum und einen Fernsehturm auf dem Gelände. Die Grabsteine wurden entfernt, exhumierte Knochen entsorgt. Also wir sind jetzt wieder ein Stückchen diesen Park weitergelaufen und kommen zu einem offenen, sonnenbeschienenen Platz, auf dem ein anderes wichtiges Denkmal hier aufgestellt wurde. Es handelt sich um die Nachbildung einer Menora in Bronze, also des siebenarmigen Leuchters, der ein Symbol der jüdischen Kultur und Religion darstellt. Und vor diesem Denkmal ist jetzt auch wieder eine Inschrift auf Hebräisch, aber auch auf Ukrainisch angebracht, auf 2 Steinen, die an Grabsteine erinnern. Und Solomija wird jetzt diese Aufschrift ins Deutsche übersetzen, die hier zu lesen ist. Stimme des Blutes deines Bruders spricht zu mir aus der Erde. Es ist also ein berühmter Spruch, ich glaube, der aus dem Alten Testament herrührt. Er ist hier auch auf Hebräisch vermerkt. Що я хочу сказати, що 24 серпня 1900. Jetzt muss ich sagen, dass am 24. August 1991 die Ukraine unabhängig geworden ist. Und dann wurde schon am 29. September desselben Jahres dieses Menorah-Denkmal hier eingeweiht. Erst seit der Zeit der Unabhängigkeit können die Juden über ihre Geschichte sprechen und eine Kultur der Erinnerung entwickeln. Die Juden können dafür dem ukrainischen Staat und der Gesellschaft dankbar sein. Das Morden in Babin Jar ging auch nach dem Massaker im September 1941 weiter. Während der deutschen Okkupation Kiews wurden in der Weiberschlucht nicht nur Juden erschossen, sondern Angehörige unterschiedlicher sozialer, religiöser und ethnischer Gruppen. Deshalb sei die Gestaltung des Gedenkparks Babin Jar eine komplizierte Angelegenheit, meint Josef Sissels, Co-Präsident der Vereinigung jüdischer Organisationen und Gemeinden in der Ukraine. Історики оцінюють загальну кількість тих, хто загинули під час Другої світової війни у Бабиному Ярі, приблизно у 100 тисяч чоловік. Die Historiker schätzen, dass 100.000 Menschen in Babin Jar umgebracht wurden. 2 Drittel von ihnen waren Juden, aber es gab auch nicht-jüdische Opfer. Wenn wir die existierenden Monumente anschauen, sehen wir, wer noch alles in Babin Jar ermordet wurde. Zum Beispiel wurden in Babin Jar auch 20.000 Kriegsgefangene umgebracht, auch Patienten eines psychiatrischen Hospitals, das sich auf dem Gelände von Babin Jar befand. Wir wissen nicht genau, wie viele es waren, aber es waren auch Ärzte unter den Opfern, die ihre Patienten nicht allein lassen wollten. Es wurden auch 1.500 Roma in Babin Jar umgebracht, Seeleute der Dnipro-Flotte und Priester, die Menschen zu retten versuchten. auch Juden. Ein anderer komplizierter Tatbestand ist, dass in Babin Yar auch ukrainische Nationalisten exekutiert wurden. Einige von ihnen waren sehr berühmt, zum Beispiel die Dichterin Olena Teliha, nach der eine Straße neben Babin Yar benannt ist. Angehörige der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung waren zum Teil selbst in antisemitische Pogrome verstrickt und kollaborierten mit den Nazis, wie der berühmte Stefan Bandera. Viele von ihnen wurden von den Nazis umgebracht, weil die ihre Forderung nach einem unabhängigen ukrainischen Staat nicht unterstützen wollten. Das alles macht das Gedenken in Babin Yar kompliziert. Ukrainische Opfer liegen neben ukrainischen Tätern, die selbst wieder zu Opfern wurden. Auch deutscher Kriegsgefangener wird in Babin Yar gedacht, die die Sowjets nach der Rückeroberung von Kiew ermordeten. Über 30 Denkmäler gibt es mittlerweile auf dem Gelände, das nach der Orangenen Revolution zum nationalen Gedenkpark erklärt wurde. Viele Memoriale entstanden durch private Initiative, andere wurden vom ukrainischen Staat oder von der Gedenkstätte Babin Yar aufgestellt. Entlang der Allee der Märtyrer hat eine amerikanische Organisation mit dem Namen Remember zart wirkende, fragile Nadelbäume gepflanzt, die an ermordete Kinder erinnern. Ein Monument in Form eines Planwagens ruft das Schicksal ermordeter Roma ins Gedächtnis. Geplant ist ein Denkmal für die 2700 von Yad Vashem anerkannten ukrainischen Gerechten unter den Völkern. Vor dem Menorah-Denkmal treffen wir eine Frau mittleren Alters mit einem Kind. Als wir sie ansprechen, erzählt uns Tetjana Abrosimova ihre mit Babin Yar verbundene Familiengeschichte. Als ich noch in der Schule war, ich bin hier oft mit meiner Großmutter gekommen, gegenüber dem Metro, es gab einen Granitstein und es gab die Demonstrationen dann am Ende September, die Leute sind dorthin gekommen, um an diese Opfer sich zu erinnern. Und meine Familie wohnte während des Krieges, während der Okkupation neben Podil. Das ist Zentrum von Kiew und sie haben darüber gewusst, sie haben das gesehen, die Erschießungen, was dort passiert ist. Und einmal auf dem Markt sind dann die Polizeien gekommen, sie haben die Leute aus dem Markt, die Juden, die Roma und alle anderen Leute ohne Unterschied genommen für Erschießungen. Und meine Mutter damals, sie war 4 Jahre alt und der Deutsche, der Polizei hat meine Mutter gerettet. Er hat gesagt, ich habe 4 Kinder und dann rette ich dich auch. Also er hat die Mutter gerettet. Sie haben alle Leute genommen. Und deshalb meine Mutter hat mich hierher gebracht, um darüber zu erinnern, über diese Seite der Geschichte. Ich war in der Schule, wir gingen mit der Klasse, wir waren da. Wir waren da, wir waren da, wir waren da, wir waren da. Die geschichtsbewusste Anwohnerin nutzt die Gelegenheit, mit Michaelo Hutor über die Probleme der Umgestaltung des Gedenkparks zu sprechen, die von der Regierung beschlossen wurde, aber wegen mangelnder Finanzierung stagniert. Immobilieninvestoren nutzen die Gelegenheit und bauen auf dem Gelände. Das ist zwar illegal, aber wegen der allgegenwärtigen Korruption im Land nicht leicht zu verhindern. Bei den Bauarbeiten kämen immer wieder Gebeine zum Vorschein, die dann schnell beseitigt würden, klagt Tetjana. Die Bauentwickler aber bewerben ihre Apartments mit dem Hinweis, dass sie einen schönen Parkblick bieten. Einige Kreuze, die an die Toten von Babin Yar erinnern, habe man beseitigt, damit die Bewohner nicht von ihrem Anblick gestört werden. Die Leute, die ins Viertel zögen, wüssten nicht, dass hier die Erschießungen stattgefunden haben. Die Entweihung der Grabstätten beschwöre aber die Geister der Toten herauf. Anwohner berichteten über unerklärliche Krankheiten und Spukgeräusche. Ein Stück weiter erreichen wir die sogenannte Allee der Trauer, die vom Menorah-Denkmal zum Eingang des ehemaligen Friedhofes führt. Sie ist mit schwarzen Steinen gepflastert und soll Trauer symbolisieren. Eine Audioinstallation entlang des Weges wird in Zukunft Augenzeugenberichte und Musik einspielen. Einige wenige jüdische Grabsteine, die man auf dem Gelände gefunden hat, säumen die Allee. An ihrem Ende entsteht ein staatliches Museum für die Opfer von Babin Yar. Tetjana Pastuschenko, Historikerin am Institut für Geschichte der Ukraine, gehört der Kommission an, die die Konzeption des Museums erarbeitet hat. Ihr Engagement für eine nationale Erinnerungskultur des Holocaust sieht sie als Notwendigkeit, um die Ukraine zu einem demokratischen Land zu machen. Das ist Geschichte Ukraine und ohne diese Geschichte, wir müssen nicht unsere Zukunft für unsere Stadt bauen. Das ist sehr wichtiger Teil unserer Geschichte und wichtiger Teil unserer Zukunft. Wenn Sie verstehen nicht unsere Vergangenheit, wir können nicht bauen unsere Zukunft. Für Ukraine auch der wichtige Aufgabe, Aufarbeitung unserer Vergangenheit. Aber wir haben viele Seiten unserer Geschichte. Wir kennen nicht, wir vergessen viele Seiten unserer Geschichte oder wir will nicht wissen viele schreckliche Seiten unserer Geschichte. Wir will nicht sprechen über diese schreckliche Seite Geschichte. Viele Seiten war verboten unserer Geschichte und jetzt wir müssen arbeiten auf diese Aufgabe. Das ist eine schreckliche und komplizierte Geschichte, aber wir müssen auf dieses Problem arbeiten. Die Etablierung einer Erinnerungskultur des Holocaust in der Ukraine begann erst mit der staatlichen Unabhängigkeit des Landes nach der Auflösung der UdSSR. Der Weg in die demokratische Freiheit führte zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Zu Sowjetzeiten war sie unmöglich, weil nicht mit der herrschenden Ideologie des Kommunismus vereinbar. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte hätte bedeutet, auch über das Versagen des sowjetischen Staates zu sprechen, meint Tetjana Pastuschenko. Das ist Geschichte über Kollaboration, das ist Geschichte über nicht gute sowjetische Rote Armee, über Versagen der sowjetischen Macht, über Versagen der Roten Armee. Das ist Geschichte über Pakt Molotow-Ribbentrop zum Beispiel. Das sind sehr viele Fragen, die nicht gut zeigen die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Das ist Geschichte nicht über Siege im Zweiten Weltkrieg. Russland verbreite bis heute ein gefälschtes Geschichtsbild, sagen die ukrainischen Historiker. Man stilisiert sich als Befreier der Juden und unterschlägt den Hitler-Stalin-Pakt. Vor allem in der Ukraine war die Erinnerung an den Holocaust ausgelöscht, mehr als in anderen Sowjetrepubliken oder in Polen. Erst nach 1991 lernten die ukrainischen Historiker diesen Teil ihrer Geschichte über den Austausch mit westlichen Historikern kennen. Die Errichtung des Gedenkparks in Babin Yar ist eine der Folgen. Der Holocaust-Historiker Anatoli Podolsky hat zusammen mit Tetjana Pastuschenko und anderen ein Konzept für die Zukunft des Geländes erarbeitet, das neben der Erhaltung der bestehenden Memoriale ein Museum über Babin Yar vorsieht, sowie ein weiteres Museum zur Geschichte des Holocaust in der Ukraine. Als Modell für das geplante Babin Yar-Museum dient Podolsky das Memorial im ehemaligen Vernichtungslager Belzec in Ostpolen. Example Belzec. Beispiel Belzec. Es ist ein schrecklicher Ort. Es war ein Vernichtungslager. Und es gibt dort jetzt ein kleines Museum neben dem Memorial. Analog sollten wir ein Museum für Babin Yar schaffen, das die Geschichte des Ortes erzählt. Und natürlich ist der Zweck eines solchen Museums, über jüdische und nicht-jüdische Opfer zu informieren. Gleichzeitig sollten wir ein ukrainisches Holocaust-Geschichtsmuseum schaffen. Es muss nicht auf dem Gelände von Babin Yar stehen, ähnlich wie das Polin-Museum in Warschau. Ein Museum, das die jahrhundertelange Geschichte der Juden in der Ukraine erzählt. Example Pauline in Warsaw. We need documents, artifacts, create museum Holocaust history. Kompliziert wurden die Dinge dadurch, dass es zu dem staatlichen Museumsprojekt ein konkurrierendes privates gibt, das sogenannte Babin Yar Holocaust Memorial Center, das die russischen Oligarchen Michail Friedmann, Pavel Fuchs und Hermann Kahn initiiert haben. Es soll auf dem Gelände des ehemaligen jüdischen Friedhofs gebaut werden, über dessen Nutzung der ukrainische Oligarch Vadim Rabinowitsch verfügen kann. Ex-Präsident Petro Poroschenko und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko befürworteten das Projekt, das heute auch vom neuen Präsidenten Volodymyr Selenskyj unterstützt wird. Tetjana Pastuschenko aber lehnt das geplante Holocaust-Zentrum aus zwei Gründen entschieden ab. Erstens dürfe auf dem Gelände eines ehemaligen jüdischen Friedhofs grundsätzlich nicht gebaut werden. Das verbietet die jüdische Religion. Zweitens sei ein Museum nicht sinnvoll, das sich ausschließlich den jüdischen Opfern widmet und andere Opfergruppen außen vor lässt. Dazu kommt der Streit um den künftigen Direktor des Zentrums, den Skandalregisseur Ilja Kruschanowski, der in seinem sogenannten DAU-Projekt die stalinistische Zeit in einer Art Big Brother-Experiment wieder aufleben ließ und daraus einen preisgekrönten Spielfilm machte. In dem angedachten Holocaust-Museum möchte er ein ähnliches Reenactment-Konzept verwirklichen, indem er Besucher in die Rolle von Tätern oder Opfern schlüpfen lässt. Die Idee empört Tetjana Pastuschenko. Die Leute werden in Rolle Opfer und in Rolle Täter. Ich verstehe nicht, wie dieses Projekt realisiert. Das ist Manipulation auf die Thema Holocaust, auf die Thema Babin Yar. Die meisten Leute in Ukraine kennen nicht, wie ist Holocaust. Sie müssen erzählen und erklären für die jungen Leute, das ist unsere Geschichte. Sie müssen verstehen, sie müssen kennen, um diese Geschichte nicht wiederholen. Und sie muss nicht manipuliert mit Emotionen. Das ist nicht Thema für Experiment. Die Kritiker werfen dem Oligarchenprojekt vor, eine Art Disney-Holocaust inszenieren zu wollen, was dem Gedenkzweck widerspricht. Prominente akademische Berater des Projekts wie der holländische Historiker Karel Berghoff und der österreichische Museumsmanager Dieter Bogner haben sich inzwischen von dem Projekt distanziert. Vielleicht noch entscheidender als der Dissens über die Museumsdidaktik ist für die Ablehnung des Holocaust Memorial Zentrums ein moralisch-politisches Problem. Die Oligarchen Michael Friedmann, Pavel Fuchs und Hermann Kahn sind zwar in der Ukraine geboren, aber leben in Russland und stehen Putin nahe. Für den Bürgerrechtler Josef Sissels sind sie allein schon dadurch diskreditiert. 14. року, якщо в Німеччині це про ще не знають. Seit 2016 führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine, in dem schon über 14.000 Menschen getötet wurden. Die Krim und Teile des Donbass wurden annektiert und auf diesem Gebiet gab es zahlreiche Menschenrechtsverletzungen. Dieser Krieg wird von Putin geführt und ich frage mich, warum sollte Putin so ein großes Projekt hier bauen wollen in der Ukraine, während er Bürger dieses Landes seit 6 Jahren foltert und umbringt. Dieser Krieg ist nicht nur eine militärische Aggression und Verletzung der Menschenrechte, sondern ein großer hybrider Krieg. Und es gibt einen Informationskrieg, der mit diesem hybriden Krieg verbunden ist. Russland gab $3 Milliarden jedes Jahr für diesen Informationskrieg, diese Propaganda aus. In diesem Informationskrieg hat Russland versucht, seine entstellende Version der Ereignisse Europa, den USA und Kanada unter Alter zu jubeln. Wie passt das Babin Jar-Projekt in diesen Informationskrieg? Sehr einfach. Es ist das trojanische Pferd, das der Welt zeigen soll, dass die Ukrainer Nazis sind. Nationalisten, Antisemiten und Faschisten. Weil man sich im Kriegszustand mit Russland befindet, ist es für nationalbewusste Ukrainer wie Sissels oder Podolski unmöglich, sich mit russischem Geld ein so wichtiges Erinnerungsprojekt wie Babin Yar finanzieren zu lassen. Babin Yar ist eine nationale Gedenkstätte, ist der Ort der Tragödie während des Zweiten Weltkriegs. Die Opfer waren Juden und Nichtjuden, es waren Ukrainer. Für mich als ukrainischer Historiker ist es wichtig, dass es ein nationales Memorial ist. Mein Land kämpft für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Mein Land gehört nicht zur Russischen Föderation. Meine Studenten kämpfen als Soldaten in der Donetsk-Region. Einige starben da. Deshalb ist es für mich unmöglich. Heute ist das russische Geld von Putin kontrolliert. Es ist Geld von Putin, das unsere Leute in der Ukraine umbringt. Wir befinden uns auf einem Kampffeld mit Russland. Babin Yar ist heute der Donbass. Babin Yar Memorial is today is a Donbass. Der Verdacht, dass den Ukrainern das russische Geschichtsnarrativ aufgezwungen werden soll, in dem Ukrainer als Kollaborateure der Nazis dargestellt werden, ist nicht ganz fernliegend. Schließlich war es genau dieser Vorwurf, der von Putin gegen die Unabhängigkeitsbewegung auf dem Maidan erhoben wurde, um sie zu diskreditieren. Die Kritik, die Konzeption ist, dass sie nur ein Holocaust-Memorial bauen und die nichtjüdischen Opfer aussparen. Wir bauen ein Museum des Holocaust-Gedenkens in der Sowjetunion und wir sprechen über die Ukrainer als Kollaborateure. Und offenbar interessiert es sie nicht, dass 6 Millionen Ukrainer in der Roten Armee gegen Hitler kämpften und dass es eine Unabhängigkeitsarmee gab. Sie haben einen selektiven Blick auf das Thema und wollen politische Propaganda machen. Political Propaganda Approach. Die Diskussionen über eine angemessene Erinnerungskultur des Holocaust bedeuten in der heutigen Ukraine nicht nur den Kampf gegen das Vergessen und eine verfälschende Geschichtsschreibung, die in der sowjetischen Zeit aus ideologischen Gründen gepflegt wurde. Sie bedeuten auch den Widerstand gegen die Kolonisierung der ukrainischen Gedenkkultur durch Russland in Zeiten des Krieges. Der Gedenkpark Babin Yar ist daher nicht nur ein Mahnmal über die historischen Verbrechen des Holocaust, sondern auch das Leuchtturmprojekt einer freien demokratischen Gesellschaft, die mit der Aufarbeitung der Vergangenheit ernst macht. Auf dem langen Weg nach Westen muss die Ukraine den Umweg über eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer traumatischen Geschichte gehen. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion haben die Deutschen die Stadt Chowkwa erobert und ihre jüdische Bevölkerung in den Jahren 1941 bis 1943 fast vollständig ausgelöscht. Davon erzählt in dieser dritten Stunde der Langen Nacht der in Chowkwa geborene Historiker Ruslan Zwirr und führt mich zusammen mit der Übersetzerin Solomija Kratzylu an die Orte, wo in seiner Heimatstadt an den Holocaust erinnert wird. Chowkwa, heute eine verschlafene Provinzstadt mit 13.000 Einwohnern, blickt auf eine große Geschichte zurück. Im 14. Jahrhundert wurde sie von polnischen Adligen gegründet. Während der polnischen und österreichischen Herrschaft hieß der Ort Zolkiew, benannt nach Stanisław Zolkiewski, der 1594 ein Schloss und eine Befestigungsanlage in der Stadt errichten ließ. Im 17. Jahrhundert machte der polnische König Johann III. Sobieski Zolkiew zur Residenzstadt. Das aristokratische Gepräge kann man ihr noch heute ansehen. Die Anlage um den großen quadratischen Marktplatz folgt einem repräsentativen Anspruch. An der südlichen Frontseite des Platzes liegt das Renaissance-Schloss. Zum Westen grenzen Reste der Verteidigungsmauer und die katholische St. Laurenzkirche den Platz ab. Nördlich und östlich stehen einstöckige Bürgerhäuser, teils mit Arkadengängen. Als mit Mauern befestigte Stadt wurde Zolkiew nach dem Vorbild italienischer Idealstädte der Renaissance entworfen, ähnlich der berühmten Welterbestadt Zamość in Ostpolen. Aber eine Idealstadt blieb Chowkwa so wenig wie Zamość. Im 20. Jahrhundert kamen die humanistischen Ideale der Renaissance unter die Räder. Nicht die hohe Wertschätzung des Menschen bestimmte die Geschichte, sondern seine Verachtung und Vernichtung. Von dem Historiker Ruslan Zwirr lassen wir uns die Geschichte des Ortes erklären, die im 17. Jahrhundert mit der Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten begann. Die Atmosphäre war so, dass es атмосфера віротерпимості. Тут проживали різні віросповідання, і кожне віросповідання. Wir müssen verstehen, wie die Atmosphäre zu der Zeit in der Stadt war. Es herrschte religiöse Toleranz. Es gab viele verschiedene Glaubensgemeinschaften und jede von ihnen hatte ihre eigenen Gotteshäuser. Євреї, вірмени, татари, які були з віросповідання мусульмани. Тобто це було нормальна атмосфера. Hier vor uns steht eine römisch-katholische Kirche aus dem Jahr 1623. Daneben eine orthodoxe Kirche. Es gab aber auch Kirchen von Armeniern und Tataren. Dazu Synagogen, zum Beispiel eine hölzerne Synagoge aus dem 17. Jahrhundert, die in der Stadtchronik von Chowkwa erwähnt ist, aber leider nicht überlebt hat. Тобто десь залишки в землі ми знайти не можемо, проте маємо згадки в міських книгах Chowkwa. In der Zeit der polnisch-litauischen Adelsrepublik lebten Ukrainer, Polen, Juden, auch Angehörige kleinerer Minderheiten wie Russen oder Deutsche in Zolkiew. Und sie alle pflegten ihre eigene Sprache, Kultur und Religion. Zur Zeit der ersten polnischen Republik 1919 bis 1939 muss in der Stadt eine multikulturelle, multireligiöse Atmosphäre geherrscht haben. За 39 рік ми не маємо, але ми маємо дані перепису 1931 року. Wir haben keine Daten für das Jahr 1939, aber einen Zensus aus der Zeit vor dem Krieg, 1931. Demnach lebten 12.500 Menschen in Chowkwa. Davon waren 45% Juden, 40% Polen, 12% Ukrainer, 3% Deutsche, 2% andere Nationalitäten. Інші національності там десь біля 2%. 1939 hatte die jüdische Gemeinde hier ihre eigene Leitung und es gab zwei gemauerte Synagogen. Eine steht noch, die andere wurde zu einem Wohnhaus umgebaut. Um uns die Atmosphäre zu der Zeit zu vergegenwärtigen, genügt es, uns die alten Häuser auf dem Marktplatz anzuschauen. 70% von ihnen gehörten Juden. Die Juden hatten gleiche Rechte wie die anderen Bewohner der Stadt. Aber es gab im Jahr 1939 einige Einschränkungen für sie. Warum? Aus der Stadtchronik von 1927 wissen wir, dass von 13 Bäckereien 12 im Besitz von Juden waren. Nur eine gehörte einem Ukrainer. Die Polen waren die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe, denen gefiel die Monopolstellung der Juden nicht und sie führten Restriktionen ein. Це викликало дуже велике обурення в поляків як другої по населенню етнічної групи. Тому були певні обмеження для них. Es gab also soziale Spannungen zwischen polnischer und jüdischer Bevölkerung in Schofkwa, aber keine Pogrome gegen die Juden und keinen Genozid. Es waren die Deutschen, die 1941 bis 1943 das große Morden entfesselten. Am 28. Juni 1941 kamen sie nach Schofkwa und begannen gleich mit den antijüdischen Maßnahmen. Juden durften die Gehwege nicht mehr benutzen und mussten auf der Straße laufen. Die Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde wurden festgenommen und nur gegen die Zahlung eines hohen Lösegelds wieder freigelassen. Die prächtige Synagoge aus dem Jahr 1600 wurde in Brand gesteckt, der jüdische Friedhof zerstört. Juden, die als Kommunisten galten, hat man erschossen oder in Zwangsarbeiterlager in der Nähe, ins KZ Janowska, später ins Vernichtungslager Belzec deportiert. Ende 1942 wurden alle in der Stadt verbliebenen Juden in ein Ghetto verbannt, das schon im Jahr darauf aufgelöst wurde. Seine Bewohner hat man auf dem jüdischen Friedhof oder im nahen Wald exekutiert. Schofkwa war judenrein. Von 4.300 Juden überlebten nur 78. Doch im Stadtzentrum von Schofkwa erinnert heute, 80 Jahre nach der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, nichts an den Holocaust. Vor dem Schloss steht nicht ein Denkmal für die ermordeten Juden, sondern eines für die Opfer der Sowjets. Diese hatten gemäß der Vereinbarungen des Hitler-Stalin-Paktes den Ostteil Polens und damit auch Zolkiew besetzt und ein kommunistisches Regime eingeführt. Die Hälfte der Ukrainer begrüßte das Kommen der Sowjets, denn die Propaganda betonte, dass sie denselben orthodoxen Glauben teilen. Außerdem versprach die Sowjetregierung, den ukrainischen Staat wiederherzustellen. Tatsächlich wurde ja auch eine formell unabhängige Sowjetrepublik gegründet. De facto war sie aber von Moskau abhängig. Andere Bewohner der Stadt waren den Kommunisten gegenüber skeptisch eingestellt, denn sie wussten, dass die Sowjets in der Ukraine eine Hungersnot entfesselt hatten, um die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durchzusetzen. Viele Menschen flohen damals aus der Sowjetunion in die Republik Polen. Die Erinnerung an den sogenannten Holodomor ist noch heute in der Ukraine präsent, oftmals präsenter als die an den Holocaust. Polen und die Sowjetunion, sagt Ruslan Zwer, unterschieden sich in der Zwischenkriegszeit wie heute Süd- und Nordkorea. Während die Sowjets mit Zuckerbrot und Peitsche regierten, ihre Gegner erschossen oder nach Sibirien deportierten, ging es in Polen relativ demokratisch zu. З 39 по 41 рік радянська влада, бачить оцю негатив, таке негативне ставлення до неї полонених українців приблизно відсотків, так, половина. Zwischen 1939 und 1941 waren die Sowjets damit konfrontiert, dass sie ungefähr von der Hälfte der Bevölkerung abgelehnt wurden. Der Turm da vor uns wurde von ihnen als Gefängnis benutzt. Bauern aus der Nähe von Schofkwa und Einwohner der Stadt, die sich negativ über die Sowjetunion äußerten, wurden hier eingesperrt. Der deutsch-sowjetische Krieg begann am 2. Juni 1941. In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni kamen die Deutschen nach Schofkwa. Німецькі війська вступають в Жовку приблизно з 26 на 27 червня. Ein Augenzeuge aus der Stadt, den ich interviewt habe, erinnerte sich, dass er frisch ausgehobene Gräber sah, als er zum Schloss kam und Menschen die Leichen wegtrugen. Im Schlosshof waren Menschen begraben, die die Sowjets gefoltert und ermordet hatten, bevor sie sich zurückzogen. Als die Deutschen in die Stadt einrückten, haben die Einheimischen die Gräber geöffnet, um Angehörige zu identifizieren. Man fand 33 Ermordete. Eine Frau konnte ihren Ehemann, einen Anwalt, nur an den Socken identifizieren, die sie ihm gestrickt hatte. 9 Opfer konnte man nicht identifizieren, weil sie von der Folter zur Unkenntlichkeit entstellt waren. Diese 9 unidentifizierten politischen Gefangenen, die der NKWD ermordet hat, liegen jetzt hier unter dem Denkmal begraben, das man 1995 errichtet hat. Der Terror der Sowjets gegen die örtliche Bevölkerung kann erklären, warum die Deutschen zunächst von vielen Ukrainern als Befreier angesehen wurden. Außerdem erhofften sie sich einen unabhängigen ukrainischen Staat. Sie wurden bald ihrer Illusionen beraubt. Uslan Zwir führt uns vom Marktplatz in den Innenhof des Schlosses. Dort posierten nach ihrem Einmarsch in die Stadt gut gelaunte deutsche Soldaten vor einer Kamera. Ein Filmschnipsel in Farbe, der auf YouTube zu finden ist, zeigt 3 Uniformierte, die miteinander herumalbern, als befänden sie sich auf einem Schulausflug. Aber es gibt in dem Filmdokument auch eine Szene mit Frauen in traditioneller Tracht, die sich mit gesenkten Köpfen auf der Straße an deutschen Soldaten vorbeidrängen. Vielleicht ahnten sie schon das kommende Unheil. Der Schlosshof wurde schon bald als Ort für Selektionen genutzt. Gesunde und arbeitsfähige Juden deportierte man in die Arbeitslager. Alte, Kranke und Kinder verbannte man Ende 1942 ins Ghetto. Als die Nazis kamen, wurden sofort Restriktionen eingeführt. Die Juden mussten ein Armband tragen. Später durften sie sich nicht mehr auf den zentralen Straßen bewegen und ein Ghetto wurde eingerichtet und mit einem Zaun abgesperrt. Von Oktober 1941 an wurden die gesunden, arbeitsfähigen Juden entweder nach Welike Moste geschickt, ein Arbeitslager 15 Kilometer nördlich von Schowkwa, oder man deportierte sie als Zwangsarbeiter nach Polen oder Deutschland. Das Wissen um die Ereignisse des Holocaust in Schowkwa ist in der Stadt noch gering. In der ukrainischen Version von Wikipedia zum Beispiel werden im Eintrag über die Geschichte Schowkwas die Judenvernichtung und der Zweite Weltkrieg vollständig ausgespart. Der jüdische Friedhof der Stadt ist verwahrlost und wird als Marktplatz genutzt. Die von den Deutschen in Brand gesteckte Synagoge ist noch immer nicht restauriert. Anfänge der Aufarbeitung der Holocaust-Vergangenheit gibt es im Stadtmuseum, für das Ruslan Zwir arbeitet. In einer Abteilung des Museums zeigt man Überreste jüdischer Grabsteine und andere Relikte jüdischen Lebens. Auch die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Clara Kramer wird dokumentiert, die über ihre Erlebnisse in Schowkwa, damals Zolkiew, im Jahr 2009 ein Buch mit dem Titel Clara's War veröffentlicht hat. Clara Kramer war 14 Jahre alt, als die Deutschen nach Schowkwa kamen. Sie versteckte sich mit ihren Eltern, ihrer Schwester und einigen Freunden der Familie in einem sogenannten Bunker, einem fensterlosen Raum unter dem Haus des Deutsch-Polen Valente Beck, der sie 20 Monate lang vor den Deutschen verbarg. Wie Janina Hescheles, von der die erste Stunde der langen Nacht erzählte, führte Clara Kramer ein Tagebuch und wurde so zur Chronistin des Holocaust in Schowkwa. Später wanderte sie nach Israel aus, dann in die USA, wo sie 2018 starb. Wir erfuhren, dass der Großrabbiner kaum ein Wort hatte sagen können, bevor ihn der SS-Offizier erschoss. Der SS-Offizier fuhr dann zur Synagoge und befahl seinen Männern, jeden Fitzel Gold und Silber sowie alles andere von Wert daraus zu entfernen. Voller Entsetzen beobachteten die auf der Straße versammelten Juden, wie die Kronen von den Griffen der Tora, die mit Goldfaden bestickte Tora-Hülle, die Kandelaber und die Intarsien, mit denen die Säulen verziert waren, auf Lastwagen geladen wurden. Angesichts dieser Entweihung zerrissen die vielen Chassidim und Orthodoxen voller Trauer ihre Kleidung. Als es nichts mehr zu stehlen gab, lief die SS durch das Heiligtum und schüttete Benzin auf die Bänke, Geländer und Gebetbücher, Torarollen, Talit, ja auf alles, was nur irgendwie brannte. Auch die Innen- und Außenwände tränkten sie mit Benzin. Als das Feuer mit Dutzenden von Fackeln entzündet wurde und die SS mit Maschinengewehren in die riesigen Fenster schoss, um das Feuer mit mehr Sauerstoff zu füttern, barsten die Türen und Fenster der Sobieski-Synagoge. Es war ein trauriger Anblick, als die Flammen die Wände hoch und aus den Fenstern loderten. Also wir befinden uns jetzt hier im Raum, der für das Gedenken an die jüdische Geschichte reserviert ist, im Heimatmuseum von Schofka. Es ist hier also eine Ausstellung in einem kleinen Raum mit einigen Schautafeln, auf denen die Bauten aus der jüdischen Zeit zu sehen sind, aber auch eine wichtige Schautafel, die an ein Buch erinnert, das Clara Kramer geschrieben hat über ihre Zeit während der deutschen Besatzung. Das heißt, sie war hier als schon ältere Dame und hat den Ort besucht, wo sie versteckt wurde. Man sieht hier also den Raum in einem Haus, wo ein Stück vom Parkettboden ausgesägt worden ist, um da den Durchstieg zu schaffen in diese verborgene Kammer, in der sie sich lange aufgehalten hat. Sie hat dann auch später, man sieht es hier auf einem Foto, diesen Ort wieder besucht und ist in diese Kammer hineingekrochen. Und auf einer anderen Schautafel sieht man also hier den Holocaust dokumentiert, wo steht also, wie die Ghetto-Beschaffenheit war zu der damaligen Zeit, wo der jüdische Friedhof lag. Vor uns haben wir ein Schaubild, das die Geschichte von Clara Kramer dokumentiert. Hier auf der linken Seite sehen wir Familienaufnahmen von ihr. In der Mitte ein Foto von ihrem Tagebuch, das sie im Versteck auf Rat ihrer Mutter geschrieben hat. Unten links das Haus, in dem sie und ihre Familie versteckt waren. In der Mitte das Foto der Küche mit einem Loch, das im Boden ausgesägt war. Von dort ging es in den Keller, wo sie und andere Juden sich während des Holocaust versteckten. Und rechts sieht man Clara Kramer selbst. Als sie 2003 nach Schoftwa kam und ihre Geschichte erzählte, stieg sie noch einmal in das Kellerloch hinunter und zündete eine Kerze zur Erinnerung an. Wir gruben 2 Wochen lang mit den Händen, dann mit Töpfen, Pfannen und Schaufeln. Meine Hände sahen aus wie die einer Bäuerin. Aufgescheuerte Blasen, abgebrochene Fingernägel, Dreck unter den Nägeln. Wir arbeiteten beim Licht von Petroleumlampen, die mit uns um jedes Molekül Sauerstoff kämpften. Manchmal hatte ich das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Wir waren stolz auf unsere Arbeit und betrachteten sie doch mit Entsetzen. Das Kellerloch hatte eine Fläche von 3 Quadratmetern und eine Höhe von 1,5 Metern, gerade groß genug, dass wir 10 dort nebeneinander liegen konnten. Wir hatten ein Grab gebaut, in dem wir Streichhölzer, Kerzen und Wasser lagerten. Clara Kramers Geschichte war in Schofkwa nicht bekannt, ehe ihr Buch erschien. Noch vor seiner Veröffentlichung hatte sie der Shoah-Stiftung der Universität von Südkalifornien ihre Lebens- und Überlebensgeschichte erzählt. Die Stiftung sammelt Augenzeugenberichte von Holocaust-Überlebenden und stellt sie ins Netz. Auch auf YouTube kann man Clara Kramers Videobericht abrufen. Man musste eine Armbinde tragen, eine weiße Armbinde mit blauem Davidstern, die sichtbar sein musste über dem Ellbogen. Es gab eine Ausgangssperre und jeder Verstoß gegen die Regeln wurde bestraft. Meine Freundin, sie war erst 13 Jahre alt, vergaß ihre Armbinde. Die Deutschen wussten natürlich nicht, dass sie eine Jüdin war. Aber ein anderes Kind, das mit ihr zur Schule ging, hat sie den Deutschen verraten. Und sie wurde auf der Stelle erschossen, nur weil sie vergessen hatte, die Armbinde zu tragen. Das Haus, in dem Clara Kramer und ihre Leidensgenossen sich versteckt hielten, steht noch. Russland Zwir will es uns zeigen. Aber vorher führt er uns in den Stadtteil, wo sich 1942-43 das Ghetto befand und heute noch die ruinierte Synagoge von Schowkwa steht. Nachdem man das Ghetto am 1. Dezember 1942 eingerichtet hatte, wurden Juden aus Schowkwa und den angrenzenden Gemeinden dort interniert. Arbeitsfähige Juden wurden für Bauarbeiten und andere Dienstpflichten selektiert, andere hat man umgebracht oder zu Orten der Massenliquidierung deportiert. Clara Kramer berichtet, dass sie im Sommer und Herbst 1942 gesehen hat, wie ca. 2000 Juden an ihrem Haus vorbei zum nahegelegenen Wald getrieben wurden, wo sie erschossen wurden. Wir laufen jetzt zur Synagoge in der ehemaligen Schedivski-Straße, beziehungsweise am Schedivski-Markt. Sie ist eine von zwei Synagogen, die den Krieg überlebt hat. Sie liegt im nördlichen Teil der Stadt und wurde 1700 erbaut. 1835 hat man einen Vorbau angefügt. Die Synagoge erfüllte zwei Funktionen. Sie war ein Gebetshaus und gleichzeitig eine Festung. Die Synagoge wird im Volksmund auch Sobieski-Synagoge genannt, weil König Johann III. Sobieski ihren Bau mitfinanzierte. Ein ausgesprochen prächtiger Bau im Stil der Spätrenaissance mit barockem Dekor, das einer Mischung aus Schloss, Gotteshaus und Burg gleicht. Leider ist nur noch der Rohbau erhalten. So, jetzt stehen wir also vor der Synagoge. Sie ist von einem Blechzaun umgeben. Dieser Blechzaun ist voll geklebt mit allen möglichen Annoncen und kleinen Zetteln von Leuten, die irgendwas verkaufen wollen wahrscheinlich. Hinter dieser Blechwand, wenn man diese Tür öffnet, was unsere Führer jetzt getan haben, kann man also den Innenhof sehen. Er ist hier klein und etwas verwildert von Gras bewachsen und die Fassade dieses Hauses ist komplett ruiniert. Es ist also offene Wände zu sehen, wo die Ziegel rausklaffen und zerfallene Strukturen an diesem Gebäude, was einmal sehr schön gewesen sein muss. Und Russland wird uns jetzt erzählen, warum dieses Gebäude in diesem Zustand ist. Im Juli 1941 wurde die Synagoge in Brand gesteckt und die ganze Innenausstattung zerstört. Die Wandgemälde und das Dachgewölbe brannten nieder. In den 1950ern wurde das Gebäude teilweise renoviert. Das Gewölbe und Dach hat man neu gemacht. Die sowjetischen Behörden hatten die Vorstellung, dass die jüdische Gemeinde nach Schowkwa zurückkehrt und die Synagoge wieder benutzt. Zwischen den 1950er und 70er Jahren wurde sie als Lagerhalle verwendet. Dann gab es die Idee, dort ein Sportzentrum zu eröffnen. Aber dazu kam es nicht und bis in die 1990er Jahre war das Haus geschlossen und leer. In Zukunft soll in der Synagoge ein Museum für die Juden Galiziens entstehen, sagt Ruslan. Aber seit Jahren stockt die Renovierung. Dabei zählt der Bau zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Besucher kommen aus aller Welt. Manche singen in dem Gotteshaus jüdische Lieder. Auch der britisch-jüdische Autor Philip Sands war im Jahr 2015 in der Sobieski-Synagoge, als er seinen Film What Our Fathers Did drehte. Wenig später erschien sein Buch Rückkehr nach Lemberg. Darin erzählt er die Lebensgeschichte von Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin, zweier jüdischer Juristen aus Zolkiew bzw. Lemberg, die später im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess mitwirkten und die Begriffe Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid als juristische Tatbestände zu etablieren halfen. Sands Buch handelt aber auch von seiner eigenen, mit Zolkiew verbundenen Familiengeschichte. Sein Großvater Leon wurde in Schowkwa geboren. Schon in den 1920er Jahren war er nach Wien übersiedelt und hatte dann auch seine Mutter Malke nachgeholt. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich emigrierte Leon mit Frau und Tochter nach Paris und überlebte dort den Holocaust, während die Nazis fast alle seine übrigen Familienmitglieder ermordeten. Seine Mutter Malke wurde von Wien aus nach Theresienstadt deportiert und von dort weiter ins Vernichtungslager Treblinka. Mit dem Zug ging es 1000 Kilometer nach Osten, über Warschau hinaus, in das Gebiet von Hans Frank. Sie war 24 Stunden in einem Viehwaggon mit 80 anderen gebrechlichen Untermenschen eingesperrt. Unter ihren 1985 Leidensgenossen auf dem Transport waren drei Schwestern von Sigmund Freud. Der Zug hielt bei einem Lager 2,5 Kilometer von der Bahnstation der Kleinstadt Treblinka entfernt. Die nun folgenden Abläufe unter der persönlichen Leitung von Kommandant Franz Stangl waren gut eingespielt. Unmittelbar nach der Ankunft musste Malke zusammen mit den Freud-Schwestern aus dem Zug klettern. Man befahl den Angekommenen, sich auf dem Bahnsteig in einer Reihe aufzustellen, Frauen und Männer in getrennten Gruppen. Unter der Drohung von Peitschenhieben wurden sie gezwungen, sich nackt auszuziehen. Jüdische Arbeiter sammelten ihre abgelegten Kleider ein und trugen sie zu den Baracken. Die dazu in der Lage waren, liefen nackt in das Lager auf der Himmelfahrtsstraße. Den Frauen wurde von Friseuren das Haar geschoren, um in Bündeln für die Herstellung von Matratzen abgepackt zu werden. Malkes Leben war innerhalb von 15 Minuten, nachdem sie aus dem Zug gestiegen war, vorbei. Nach Schowkwa war Philip Sands für seinen Film in Begleitung der Söhne von zwei der größten Nazi-Verbrecher in Galizien gereist. Niklas Frank, dem Sohn des ehemaligen Generalgouverneurs Hans Frank, sowie Horst von Wächter, dem Sohn des Gouverneurs des Distrikts Galizien Otto von Wächter. Zwei hochrangige Schreibtischtäter, die die Endlösung der Judenfrage in ihrem Verwaltungsgebiet umsetzten. Hans Frank wurde vom Nürnberger Kriegsverbrechertribunal zum Tode verurteilt. Otto von Wächter gelang die Flucht nach Italien, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1949 unter dem Pseudonym Alfredo Reinhardt lebte. Wir stehen jetzt also hier an der Straße, Ecke, wo die Synagoge sich befindet, die Ruinen der Synagoge. Hier haben sich also die Straßenhändler aufgebaut, die verkaufen hier alle möglichen Dinge, die sie aus dem eigenen Garten angebaut haben. Hier gibt es also Kirschen, hier gibt es Zwiebel, hier gibt es Bohnen, Kartoffeln, rote Beete. Also alles, was die Küche so braucht und was hier wächst, auch in den Gärten. Die Leute haben hier nicht so viel Geld. Hier werden kleine Äpfel verkauft, Tomaten, Gurken, die sehr beliebt sind, Dill, Knoblauch. Und die meisten Verkäufer hier sind ältere Damen, die also wahrscheinlich schon in der Rente sind und sich hier noch ein bisschen Zubrot verdienen. Und ich will jetzt mal fragen, ob denn die Leute, die hier sitzen und ihre Geschäfte machen, ob sie denn wissen, was es mit der Synagoge auf sich hat. Die Geschichte der Synagoge kenne ich nicht. Sie wollten die Synagoge schon mehrmals renovieren, aber dann verschwand das Geld. Die Juden kommen jedes Jahr in die Synagoge. Es war eine Lagerhalle während der Sowjetzeit. Ich sehe keine Zukunft für die Synagoge, weil sie jedes Jahr stärker von der Witterung zerstört wird. Es ist ein Gebäude von großer historischer Bedeutung. Es wäre schön, wenn es renoviert würde, weil es in einer denkmalgeschützten Stadt liegt. Aber offensichtlich sind die lokalen Behörden nicht daran interessiert. Der Honigverkäufer Michailo arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1987 in Schowkwa. Zur Sowjetzeit habe er in der Schule nichts über die Geschichte der Juden erfahren. Allerdings kennt er den jüdischen Friedhof der Stadt. Ruslan Zwir führt uns dorthin, an den westlichen Stadtrand. Am Eingang des Friedhofs erinnert eine kleine Tafel an seine Geschichte. Während der zweiten Phase des Massenmordes an den Juden von Schowkwa haben die Hitlertruppen hier über 800 Menschen erschossen und sie in drei Massengräbern entlang der nördlichen Friedhofsmauer begraben. Mögen ihre Seelen im ewigen Leben ruhen. Der Friedhof wurde 1942-43 auf Befehl der Besatzungstruppen zerstört. Die Grabsteine wurden abgebrochen, um damit Straßen zu pflastern. Wir erreichen den jüdischen Friedhof, der im 17. Jahrhundert gegründet wurde. Jetzt befindet sich hier ein Marktplatz, den die Sowjets in den 1970er Jahren eingerichtet haben. Wir werden zu einer Stelle laufen, wo im November 1942 über 800 Juden erschossen wurden. Wir sehen hier auch eine Kapelle für Alexander Schorr, einen jüdischen Philosophen, der viele Anhänger in Schowkwa hatte. Direkt neben dem Eingang gab es ein Massengrab für Juden, die zwischen 1941 und 1943 umkamen, als sie Arbeitsdienst leisteten. Die Gebeine der Toten liegen buchstäblich unter unseren Füßen. Wir laufen über ein Grab. Verstreut auf dem weitläufigen, von Gras bewachsenen Platz stehen wackelige, verrostete Wellblechverschläge, in deren Schatten ein wöchentlicher Markt stattfindet. Die wenigsten Marktteilnehmer allerdings wissen, dass sie auf jüdischen Gräbern stehen. Bei starkem Regen kommt es vor, dass die Gräber einbrechen. Vor zwei Jahren ist der Boden ca. 50 Meter von uns entfernt eingesackt und man konnte ein Grab sehen. Anfangs war das Gelände durch einen Zaun abgesperrt, aber dann hat man Erde in die Grube gefüllt, um das Grab zu verdecken. Jetzt hat die Gemeinde die Absicht, den Markt woanders hin zu verlegen und den einstigen Friedhof wieder zu einem würdigen Ort des Gedenkens zu machen. Während wir über den Friedhof laufen, sehen wir hier und da ein paar Fundamentsteine, die den Zerstörungsfuhrer der Nazis überlebt haben. Ein Betrunkener kommt uns entgegen, der lallend davon spricht, dass hier viele, sehr viele Juden ermordet wurden. Müll ist auf dem Gelände verstreut. Eine schwarze Brandstelle zeugt von einem erloschenen Lagerfeuer. Auf dem Boden steht ein verlassenes Paar Schuhe wie eine Metapher der Auslöschung. Einschusslöcher an der Ziegelmauer des Friedhofs erinnern an die Massenerschießungen, die hier stattfanden. показати зараз місце, де в листопаді 42-го року відбувся розстріл 800 чоловік приблизно. Ich will Ihnen einen Ort zeigen, wo 800 Juden begraben sind, die im November 1943 erschossen wurden. Ich habe hier einen Plan, den ein sowjetischer Offizier im Jahr 1945 angefertigt hat. Er zeigt den Friedhof und die exakte Lokalisierung der Massengräber. Man sieht drei Gräber, 8x3 Meter in der Abmessung, die im Abstand von 7 Metern nebeneinander liegen. Es gab viele Augenzeugen, die 1945 vor dem sowjetischen Offizier ihre Aussage gemacht haben. Zur Sowjetzeit gab es hier kein Mahnmal. Das Gelände wurde zum Marktplatz gemacht. Es gibt nur ein einziges Holocaust-Denkmal in Schowkwa, und zwar außerhalb der Stadt, im nahen Wald, wo 2500 Juden erschossen wurden. Die erste Deportation von Juden nach Belzec fand Ende März 1942 statt. Ungefähr 700 Juden, die als nicht arbeitsfähig galten, wurden in das Vernichtungslager transportiert. Eine zweite, große sogenannte Aktion begann Ende November 1942. Im Schlosshof von Schowkwa wurden 2000 Juden zusammengetrieben. Einige hat man dort erschossen, die anderen in Züge nach Belzec gepfercht, wo sie vergast wurden. Die in der Stadt verbliebenen Juden wurden in das im Dezember 1942 eingerichtete Ghetto gesperrt. Viele versuchten sich zu verstecken. Clara Kramer verbrachte 20 Monate im Keller der Familie Beck. Russlands Wirr zeigt uns das Haus an der östlichen Stadtseite, wo sich auch eine alte Holzkirche aus dem 17. Jahrhundert befindet, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Daneben ein Denkmal für den großen Vaterländischen Krieg. Das Haus hier gehörte ursprünglich dem Onkel von Clara Kramer. Hinter dem Haus sieht man ein anderes Gebäude, das eine Speiseölfabrik beherbergte. 12 Leute arbeiteten dort. Als die Deutschen kamen, wurde Claras Onkel aus dem Haus gejagt und seine Fabrik von den Nazis übernommen. Die konfiszierten Häuser wurden den Leuten gegeben, die mit den deutschen Besatzern zusammenarbeiteten. Dieses Haus wurde Julia und Valente Beck gegeben. Sie waren deutschstämmige Polen. Valente Beck arbeitete als Wachmann eines Lebensmitteldepots der Wehrmacht. Clara und ihre Verwandten und Freunde, insgesamt 12 Menschen, versteckten sich im Keller des Hauses, bis die Rote Armee Schowkwa befreite. Wenn niemand zu Hause war, putzten Clara, die damals 14 Jahre alt war, und ihre Mutter das Haus der Becks. Wenn diese zu Hause waren, saßen sie im Keller und konnten alles hören, was in der Wohnung vor sich ging. Wir hatten viel zu tun, um das Kellerversteck für 11 Menschen bewohnbar zu machen. Herr Patrontasch hatte Angst, der Boden über uns könne einstürzen und uns lebendig begraben. Deswegen fällten Papa und die anderen Männer einen Baum im Garten hinter dem Haus der Mellmanns und machten daraus Stützpfeiler für die Decke. Herr Patrontasch erklärte uns dann, wie wir graben sollten, um Platz für ein Regal zu schaffen, und Herr Mellmann schnitt Bretter zurecht, die genau in den dafür gegrabenen Raum passten. Jede Familie bekam gleich viel Stauraum. Wir brachten altes Email, Blechteller, 2 Töpfe und eine Pfanne nach unten. Durch ein kleines Loch, das er hinter dem Bett der Becks in den Fußboden gebohrt hatte, zog Papa ein Kabel ins Kellergeschoss. So hatten wir Strom für Licht und zum Kochen. Falls das Haus durchsucht wurde, könnte Papa den Stecker durch das Loch nach unten ziehen. Er berechnete auch die genaue Menge an Elektrizität, die im Haus der Mellmanns in den verschiedenen Jahreszeiten gebraucht würde. Er wusste, wie er den Zähler manipulieren musste, damit die Behörden nicht mitbekamen, dass in diesem Haus mehr Strom verbraucht wurde als sonst. Manja, die anderen Kinder und ich stopften Stroh in die Matratzen. Herr Patrontasch maß den Bunker genau aus und machte Pläne, wo wir alle schlafen sollten. Wir hatten Angst vor Läusen und Typhus und wussten, dass unser Überleben davon abhing, dass wir uns trotz des Drecks, in dem wir leben würden, so sauber wie möglich hielten. Mama bestimmte, dass Manja und ich uns die Haare abschneiden müssten, damit wir keine Läuse bekämen. Треба сказати, ще як ми тут проживали, що я буду мовно між беками і тим, що приходилось іврей. Ich will noch erklären, wie Clara Kramer und ihre Familie die Becks für ihre Unterkunft und Ernährung bezahlten. Sie hatten Geld für ein halbes Jahr. Sie dachten, sie würden nur 2-3 Monate versteckt bleiben müssen, bis die Deutschen sich zurückzogen und es Frieden geben würde. Nach einem halben Jahr war der Krieg aber nicht zu Ende und sie hatten kein Geld mehr. Allerdings noch wertvolle Kleider, die sie Herrn Beck gaben, damit er für ihren Lebensunterhalt sorgen konnte. Вони розраховувалися другим гарним одягом з власниками. Коли в них не залишилося вже ніяких речей, Beck Valente. Als sie dann nichts mehr hatten, haben die Becks die Leute mit ihrem eigenen Geld durchgebracht. Sie waren gewissermaßen in einer Zwangslage, denn sie konnten die Juden auch nicht ausliefern, wenn sie nicht selbst bestraft werden wollten. Sie mussten also den Status quo wahren. Später hat sich das für sie ausbezahlt, denn Valente Beck wäre von den Sowjets erschossen worden, weil er für das deutsche Militär gearbeitet hatte. Doch Clara Kramer setzte sich für ihn ein und präsentierte einem Offizier des NKWD ihr Tagebuch als Beweis, dass die Becks sie gerettet hatten. So konnte Herr Beck der Exekution durch die Sowjets entgehen. Später wurden Valente und Julia Beck von der Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Clara Kramer berichtete in ihrem Zeugnis für die Shoah-Stiftung der Universität von Südkalifornien auch vom Marsch der totgeweihten Juden, die bei der Auflösung des Ghettos am 25. März 1943 von den Deutschen zur Exekution in den nahen Wald getrieben wurden. March the 25th, 43. Am 25. März 1943 konnten wir in unserem Kellerversteck viele Schritte hören. Und die Deutschen schrien, los, los. Los, los. And people crying. Die Leute weinten und wir wussten genau, was passierte. 1943 nutzten die Deutschen nicht mehr das Vernichtungslager Belsitz, sondern suchten sich für ihre Mordaktionen einen Hügel, eine Schlucht oder einen Wald außerhalb der Stadt. Die Juden mussten sich ihr Grab graben und wurden dann von den Deutschen mit Maschinengewehren erschossen. Sie liefen aus Schowkwa heraus zu einem kleinen Wald, wo sie erschossen werden sollten. So they were chasing the people by our house. Sie trieben sie an unserem Haus vorbei. Und jeder von uns hatte Familienmitglieder im Ghetto. Aber wir waren hilflos und wussten, dass jetzt unsere Familienangehörigen umgebracht werden würden. Die Erschießungen dauerten 2 Tage. Und danach ging Herr Beck ins Ghetto, um zu sehen, wer noch am Leben und wer ermordet worden war. And he told us. Russlands Wirr zeigt uns auch den Ort dieses Verbrechens. Einer von Hunderten oder Tausenden ähnlichen Orten überall in der Ukraine, wo der sogenannte Holocaust by Bullets stattfand, die Ermordung der Juden durch Massenerschießungen. Wir fahren ein Stück aus der Stadt hinaus nach Osten und stellen das Auto am Rand des sogenannten Burgwaldes ab. Zu Fuß geht es über einen sandigen Weg in den Wald hinein. Зараз ми йдемо дорогою тут по боках дороги зарості. 100 років тому це був полігон від військової частини австрійської армії. Wir laufen auf dem Waldweg an der Stelle, wo sich zur Zeit der österreichischen Herrschaft ein Militärübungsgelände befand. Пізніше, коли тут був вже Es gab Baracken hier. Nach dem Ersten Weltkrieg haben 6 Divisionen der polnischen Kavallerie hier trainiert. Війська польського. 1942 wurden 2500 Juden auf dem Gelände erschossen. Also eigentlich ein schöner Wald, relativ verwildert mit Moos und Kiefernzapfen am Boden und Sandflächen und dazwischen kleine Heidelbeersträucher. Die Bäume beschatten hier diesen Wald. Es ist ein lichter Wald mit Eichen vor allem und mit Kiefern. Da wachsen Blumen. Das sind natürlich auch diese lästigen Mücken unterwegs. Aber eigentlich, wenn man über den Schrecken, der hier passiert ist, nichts wüsste, würde man sich sehr wohl fühlen in diesem Wald. Die Natur deckt also alles zu. Dieser Schrecken ist von Gras überwachsen. Kontaminierte Landschaften nennt der Wiener Publizist Martin Pollock solche Orte. Damit meine ich Landschaften, die Orte massenhaften Tötens waren, das jedoch im Verborgenen verübt wurde, den Blicken der Umwelt entzogen, oft unter strenger Geheimhaltung. Und nach dem Massaker unternahmen die Täter alle erdenklichen Anstrengungen, um die Spuren zu tilgen. Lästige Zeugen werden beseitigt, die Gruben, in die man die Toten geworfen hat, werden zugeschüttet, eingeebnet, in vielen Fällen wieder begrünt, sorgfältig mit Büschen und Bäumen bepflanzt, um die Massengräber verschwinden zu lassen. Die Gräber werden versteckt. Sie werden kamoufliert. Sie sollen für Außenstehende unsichtbar werden, in der Landschaft aufgehen, mit ihr eins werden. Nichts soll darauf hinweisen, dass hier Menschen begraben wurden. Auch der Burgwald von Schowkwa ist eine kontaminierte Landschaft. Die Erinnerungsarbeit des Dekontaminierens und Wiedersichtbarmachens der kamouflierten Verbrechen hat gerade erst begonnen. Ein kleines, an einem Baum genageltes Schild, das wir fast übersehen, weil es vom Gebüsch verdeckt wird, weist auf das Denkmal für die Juden des Ghettos von Schowkwa hin, die am 25.03.1943 hier ermordet wurden. Über einen Trampelpfad geht es zwischen eng stehenden Bäumen hindurch. Also wir haben jetzt diesen Ort gefunden nach einem langen Irrweg durch den Wald. Es ist hier nur ein schmaler Pfad ausgetreten, der durchs Unterholz führte. Jetzt sind wir hier auf so einer kleinen wie Art Lichtung, die von Schilf bewachsen ist. Und hier steht also ein übermannsgroßer Gedenkstein mit einer Aufschrift, die an die ermordeten Juden hier erinnert, die an der Stelle erschossen worden sind. Zur heiligen Erinnerung an 3500 Opfer des Ghettos von Schowkwa, die am 25. März 1943 erschossen wurden. Vor dem Grabstein steht eine Menorah aus Stein. Davor haben Besucher Grablichter hinterlassen. Clara Kramer erzählt in ihrem Videozeugnis der Shoah-Stiftung von der Einweihungsfeier des Denkmals im Jahr 2005. 25 Menschen, Überlebende des Holocaust und deren Nachfahren, waren aus den USA, Israel, Polen und Deutschland gekommen, um der Toten zu gedenken und den Ort ihres Todes zu markieren. Wie viele Juden genau an der Stelle im Wald erschossen wurden, weiß man nicht. Die Zahlen schwanken. Das Denkmal nennt die Zahl von 3500. Im Museum werden 4000 genannt. Russland Zwirr spricht von 2500. Aber Zahlen allein können ohnehin nicht das richtige Verständnis für das wecken, was wirklich geschah. Das kann nur eine Art empathischer Einbildungskraft. Man muss sich einzelne Menschen vorstellen. Eine jüdische Familie, als wäre es die eigene gewesen. Einen geliebten Menschen, als wäre er hier an dieser Stelle im Wald mit einem Genickschuss hingerichtet worden. Denkmal gefällt mir. Und das ist, aber es ist schade, dass nicht viele Leute von Schowkwa wissen. Vor einigen Jahren, ich wollte schon Denkmal sehen und ich konnte das alleine nicht finden und die Leute wussten nicht. Das ist schade. Und auch wenn ich mit meinen Freunden reise, manchmal besuchen wir verschiedene interessante Orte für Geschichte. Und das wäre auch etwas, weil ich bin überzeugt, dass niemand Denkmal hier gesehen hat. Aber jetzt bin ich froh. Es ist nicht so ein fröhlicher Platz, aber ich bin froh, dass ich das gesehen habe. Endlich. Ich habe nur Fotos online gesehen. Aber sie haben ein Foto vor vielleicht vielen Jahren gemacht, weil damals es gab keine Bäume hier. Das war so wie ein offen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so viele diese Lampen gibt. Also das heißt, dass irgendwer kommt dann. Zurzeit haben wir keine Touristen. Also das heißt, dass die Leute von hier, von der Ukraine, sie kommen und sie beten. Sie lassen diese Lampen hier. Wir verlassen den Borgwald bei Schowkwa. Wir sind müde und erschöpft, psychisch und physisch. Ein 77-jähriger Mann kommt uns auf dem Waldweg entgegen, der zum Brombeersammeln im Wald war. Er kennt das Denkmal und weiß zu erzählen, dass man beim Abbau von Sand in der Gegend immer wieder auf Gebeine von Toten stieß. Ein schlechter Geruch liegt jetzt in der Luft. Ruslan und Solomia meinen, dass er von den Leichen herrührt, die in der Erde liegen. Aber das ist eine Vorstellung ihrer überreizten Einbildungskraft. Ein Versuch, sich das Gespenstische der kontaminierten Landschaft verständlich zu machen. In Wirklichkeit rührt der Gestank von einer nahegelegenen Tierkörperverwertungsfabrik, die andere, düstere Assoziationen erweckt. Und wir gehen jetzt über den sandigen Waldweg, der uns hierher geführt hat, jetzt nachdem wir das Dickicht verlassen haben, wieder zurück zum Auto. Es ist ein heißer Sonnentag im August und wir sind schon von den Mücken jetzt sehr zerstochen und gleichzeitig aber auch bewegt von dem Erlebnis der Begegnung mit dieser Gedenkstelle, die mitten im Wald liegt, die man suchen muss, die man sich erarbeiten muss. Es ist kein einfacher Weg hierher. Wir können uns vorstellen, dass diese Bäume, sie symbolisieren die Seele der Leute. Also jeder Baum, das ist eine Seele, so symbolisch. Sie hörten, jede Stadt hat ihr eigenes Babin Yar. Eine lange Nacht über die Erinnerungskultur des Holocaust in der Ukraine. Von Jochen Rack. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Merki, Beate Himmelstoß, Rahel Comtes, Berenike Beschle, Katja Schild, Gudrun Skupin, Jerzy May, Clemens Nicol, Christian Schuler und der Autor. Ton und Technik Susanne Harasim und Andreas Lucke. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Monika Künzel.